Willkommen zum vorletzten Podium des zweiten Ums Ganze Kongresses. Bevor wir mit dem Podium anfangen, wollen wir vom Vorbereitungsbündnis noch ein kurzes Statement mal abgeben und dann überleiten zum Podium. Während der erste Teil des Kongresses, also bis gestern Abend, primär der Analyse der Krise gewidmet war und ein Versuch darstellen sollte, theoretische Probleme aufzuwerfen, Fragen zu stellen und vielleicht ein paar Fragen zu beantworten, wobei einiges unklar geblieben ist, auf jeden Fall mehr Fragen offen geblieben sind und mehr neue Fragen dazugekommen sind, als dass wir oder die Referenten und Referentinnen Antworten präsentieren konnten, soll es jetzt heute so ein bisschen darum gehen, die Frage zu stellen, was machen wir daraus? Also ein bisschen zur Kernfrage des Kongresses auch zu kommen. Insbesondere das Podium von gestern Abend begreifen wir aber als Einladung, nochmal ein bisschen unseren Standpunkt, also den Standpunkt des Ums Ganze Bündnisses, darzulegen, weil wir das Gefühl haben, dass da einige Unklarheiten vorherrschen. Wir begreifen das Podium von gestern Abend im Prinzip als symptomatisch für den Zustand der radikalen Linken. Das, was vor allem bleibt danach, ist Ratlosigkeit. Für uns war aber genau diese Ratlosigkeit das Gründungsmoment des Ums Ganze Bündnisses. Also genau diese Ratlosigkeit, mit der wir, die ja schon ein bisschen länger anhält, war für uns der Grund, dieses Bündnis zu organisieren. Entsprechend können wir nach wie vor und wollen wir auch kein fertiges Konzept präsentieren, das jetzt alle mit nach Hause nehmen können und damit irgendwie was, Klar ist, dass wir weder reine Theorie noch inhaltslose Praxis machen wollen, sondern dass es nicht darum geht, die Wahrheit um der Wahrheit willen zu präsentieren, sondern vor allem darum geht, Punkte, die uns wichtig erscheinen, in der Debatte in die Diskussion zu werfen und damit Politik zu machen. Und das heißt, wie versuchen wir das? Zum einen organisieren wir so Kongresse wie hier, zum anderen intervenieren wir in aktuelle soziale und andere Kämpfe, zum Beispiel bei den Krisendemos. Vor allem aber organisiert jede Gruppe zu Hause bei sich in der Stadt und in dem lokalen und regionalen Kontext Praxis in verschiedene Aktionen, ist in Bündnissen organisiert. Und wir organisieren eben auch so Demos wie im Gedenkjahr 2009 oder jetzt am 3. Oktober 2010 in Bremen. Und da gibt's, und das ist unser Eindruck so ein bisschen nach einigen Statements von gestern Abend auch auf der Veranstaltung, einige Missverständnisse. Das, was wir da machen, mag abstrakt und ums Ganze klingen, aber auch diese Aktionen begreifen wir als direkte politische Intervention. Kritik an Staat, Nation, Lohnarbeit, also sehr abstrakten Kategorien, bedeuten auch als Praxis eine Intervention in die Gesellschaft. Und es geht nicht darum, dass das eine Form von identitärer Selbstbespiegelung sein soll, sondern tatsächlich als praktische Intervention in gesellschaftliche Auseinandersetzungen gemeint ist. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir uns diese Form des Politikmachens bedeutet nicht, dass wir uns um das Ganze kümmern würden, was auch immer das sein soll. Wir intervenieren in die Linke und versuchen, in die Gesellschaft zu wirken. Und das heißt zwangsläufig, Politik in der Realität auch zu machen. Es geht nie ums Ganze, sondern kommunistische Kritik und Praxis ist und muss konkret sein. Gestern wurde hier gesagt, ich bleibe lieber zu Hause auf der Couch. Was interessieren mich die Proteste gegen den Sozialabbau? Das hat mit unserem Ansatz und dem, wie wir unser Politikverständnis begreifen, machen, nichts zu tun. Das ist langweilige, abstrakte Negation. Uns geht es um die konkrete Intervention. Uns geht es um Zuspitzung, um Radikalisierung und vor allen Dingen auch um Ausprobieren. Das heißt nicht klugscheißen, sondern machen. Und zwar organisiert. Und wenn jemand glaubt, ums Ganze wäre, dass der nächste identitäre Versuch, sich selber den Bauch zu pinseln, dann ist das, geht das an der Realität meilenweit vorbei. Organisieren der und in der radikalen Linken gab es und gibt es jede Menge. Organisierungen der radikalen Linken gibt es jede Menge. Wir glauben aber, dass das, was wir machen, nennen wir es sowas wie maximalistische Intervention vielleicht, dass das schon einen Unterschied macht. Wohin die Reise damit geht, wissen wir auch nicht. Wie gesagt, wir haben kein fertiges Konzept. Wir wissen nicht, wie es in 10 Jahren aussieht und was sich bis dahin hoffentlich geändert hat auch. Was wir aber wissen, ist, dass revolutionär nur das sein kann, was rausgeht, was Erfahrungen macht und was darauf reflektiert. Das heißt, organisiert euch und organisiert was. Es gibt nicht den Knackpunkt, es gibt nicht die Sollbruchstelle, es gibt nicht das Ganze. Das heißt, es gibt auch nicht die Krise, das Proletariat oder das revolutionäre Subjekt. Wir stehen also, ne, wie am Anfang schon gesagt, vor einem einigermaßen großen Scherbenhaufen als radikale Linke und reagieren damit meistens mit Ratlosigkeit. Und genau mit dieser Ratlosigkeit wird es im Prinzip interessant, weil die eben den Raum aufmacht, das zu organisieren und diese Einschätzung der Gesellschaft zu organisieren und damit umzugehen. Erst dann geht es ums Ganze. Dankeschön. Ja, guten Morgen. Im Anschluss würden wir jetzt gleich mit dem ersten Podium losmachen. Ja. Und dieses erste Podium ist leider schon erstmal unvollständig. Unser Gegner ist in dem Falle, glaube ich, der Streik in Spanien. Und die, auch wenn wir sonst mal dafür wären, hat es Boris Buhn leider nicht hierher geschafft. Das heißt, wir haben heute Morgen ein schmaleres Podium als ursprünglich geplant. Und ich begrüße neben meiner Rechten Frank Engster aus Berlin. Meine Linken, meine Rechten, naja, das ging gestern. Meine Rechten Rüdiger Matz aus Leipzig. Und wir versuchen uns unter dem Thema Gespenstkapitalismus dem zu widmen, was es eigentlich heißt, von Kommunismus zu sprechen und wie vielleicht so etwas wie die Idee des Kommunismus historisch debattiert oder irgendwie diskutiert wurde und gleichzeitig auch, was kann das denn bedeuten für eine praktische Organisierung oder überhaupt für eine Form der gemeinsamen politischen Organisierung, wenn man von Kommunismus spricht. Was los? Los geht's. Gut, ja, zu Ihrer Linken, Frank Engster aus Berlin. Sonntagmorgen am 7. Tag, da soll man ruhen und sich Gedanken über den 8. Tag machen, über den Kommunismus. Ich mache das auf eine eher akademische Weise, hier wird dann vielleicht etwas praktischer werden und weil ich keine große Rampensau bin und von gestern Abend noch total zerstört, werde ich das leider humorlos vom Blatt ablesen. Ich hoffe, es wird trotzdem ein bisschen anschaulich werden. Wie gesagt, das ist der eher akademische Teil, der so ein bisschen Orientierung geben soll zum Problem des Kommunismus. Unsere Veranstaltung heute Morgen dreht sich ja um das Problem, dem Kommunismus überhaupt eine Bestimmung geben zu können. Das Problem hat bekanntlich zu der Einsicht geführt, dass der Kommunismus eine Leerstelle bleiben muss, ein bloßer Platzhalter. Der Begriff für das Universelle und das ganz andere, sowie für den radikalen Bruch mit der kapitalistischen Gesellschaft. Anders sieht es dagegen mit diesem Bruch aus, also mit der kommunistischen Revolutionierung des Kapitalismus. Hier gibt es durchaus den Versuch einer Bestimmung, ja, es gibt sogar verschiedene Entwürfe dessen, was man als Revolutionstheorie bezeichnen könnte. Und meine Aufgabe wird es sein, die zentralen Entwürfe einer solchen Theorie zusammenzustellen und ihre Unterschiede herauszuarbeiten. Um das in der kurzen Zeit anschaulich machen zu können, will ich durch bestimmte Zuspitzungen und Vereinfachungen eine Entwicklung innerhalb der Revolutionstheorien herausarbeiten. Als erstes werde ich die Revolutionstheorie des traditionellen Marxismus vorstellen, also der Arbeiterbewegung der ersten Stunde, der Sozialdemokratie der ersten Stunde. Hier wird die Revolution wie eine objektive Notwendigkeit gedacht, die in der gesellschaftlichen und geschichtlichen Entwicklung angelegt ist. Ich will dann einen zentralen Einwand und eine Art Ergänzung gegenüberstellen, denn diese klassische Revolutionstheorie geriet im Grunde schon in der russischen Oktoberrevolution in die Krise. Zumindest gehört seitdem zur objektiven Notwendigkeit, so wird an Lenin und Georg Lukács zu zeigen sein, auch ein sogenannter subjektiver Faktor dazu. Danach will ich auf die kritische Theorie eingehen. Sie hat bekanntlich eine grundsätzliche Abkehr von den emphatischen Erwartungen an die geschichtliche Entwicklung und auch an die Revolution vorgenommen. Für diese Negativität und den Pessimismus innerhalb der kritischen Theorie steht neben Max Horkheimer vor allem Theodor W. Adorno. Abschließen möchte ich dann mit zwei aktuellen Entwürfen. Sie sind weder dem traditionellen Marxismus noch der kritischen Theorie zuzurechnen und werden mittlerweile mitunter als postmarxistisch bezeichnet. Es sind Antonio Negris Idee der Multitude, die mit Alain Badiou's Formalisierung und Ontologisierung des Ereignisses konfrontiert werden soll. Doch zunächst zur klassischen Idee der Revolution im traditionellen Marxismus. Wie sah hier die Idee der Revolution aus? Ich will nur in Stichpunkten ihre drei zentralen Elemente nennen, nämlich erstens die Entwicklung und Zuspitzung objektiver Widersprüche, die zweitens daraus folgende geschichtliche Notwendigkeit, aus der sich drittens schließlich die Aufgabe des revolutionären Subjekts ergibt. Erstens, was die objektiven Widersprüche angeht, so soll die Revolution die Aufhebung bestimmter gesellschaftlicher Widersprüche sein. Der Kommunismus ist die Folge einer logischen Konsequenz und einer objektiven Notwendigkeit. Beide ergeben sich insbesondere aus dem Widerspruch von Arbeit und Kapital. Zweitens ist die Revolution die Folge einer bestimmten geschichtlichen Entwicklung. Die Revolution ergibt sich aus dem Fortschritt der Produktivkräfte sowie ihres Widerspruchs zu den sie fesselnden kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Sie ergibt sich aber auch aus bestimmten krisenhaften Zuspitzungen, etwa aus Verelendungstendenzen im Kapitalismus und aus seinen inneren und äußeren Grenzen, wie zum Beispiel dem tendenziellen Fall der Profitrate. Drittens, aus den beiden Punkten ergibt sich das revolutionäre Bewusstsein, und zwar durch die Einsicht in die objektive Notwendigkeit, also in die eben genannten gesellschaftlichen Widersprüche, sowie in ihre geschichtliche Entwicklung und Zuspitzung. Diese Identifikation des subjektiven Bewusstseins mit der objektiven Notwendigkeit war die Idee der Revolution schlechthin. Es war diese Identifikation, die im Klassenbewusstsein, in der Partei und schließlich im sozialistischen Staat Gestalt annehmen sollte. Diese Revolutionstheorie lässt sich auf die berühmte Formel bringen von der Klasse an sich zur Klasse für sich. Die Formel besagt, dass die kapitalistische Gesellschaft durch die gesellschaftliche Bestimmung der Arbeit sowie durch die enorme Produktivkraftentwicklung einerseits quasi an sich schon kommunistisch bestimmt wird und eigentlich reif ist für den Kommunismus, dass die Arbeit andererseits aber noch gefesselt ist durch die kapitalistischen Produktions- und Eigentumsverhältnisse. Die Arbeit muss daher, was sie an sich ist, also aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bestimmung und der geschichtlichen Entwicklung, nur noch im Bewusstsein der Klasse für sich werden, damit der Widerspruch zwischen der Arbeit und den kapitalistischen Produktionsverhältnissen erkannt und für ihre Überwindung gekämpft werden kann. Soweit zur, wenn man so will, klassischen Idee einer kommunistischen Revolution. Diese traditionelle Idee der Revolution geriet allerdings in die Krise, denn die Erwartung an eine Revolution, die quasi deterministisch und automatisch aus der Entwicklung und Reifung des Kapitalismus folgen soll, sodass die Revolution nur noch die Exekution einer logischen wie historischen Folgerichtigkeit ist, diese Erwartungen wurden schon Anfang des 20. Jahrhunderts enttäuscht. Und es war ausgerechnet die große Revolution des 20. Jahrhunderts, die zum Überdenken zwang, nämlich die russische Oktoberrevolution. Denn in Russland sind ja gerade nicht die fortgeschrittenen Widersprüche einer entwickelten kapitalistischen Ökonomie revolutionär geworden, während die Revolution wiederum in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern, in denen sie ja eigentlich angestanden hätte, ausblieb. Aus der Reflexion auf diese Situation ging ein entscheidender Einwand hervor, der sich auf einen prominenten Begriff bringen lässt, nämlich den des sogenannten subjektiven Faktors. Was ist unter diesem Faktor zu verstehen? Eine erste Kritik am eben beschriebenen Objektivismus und Determinismus in der Kapitalismuskritik kam bereits von Lenin. Lenin hatte kritisiert, dass das Proletariat wörtlich spontan nur trade-unionistisches, also reformistisches oder gewerkschaftliches Bewusstsein hervorbringe, aber kein revolutionäres. Im Gegenteil, ohne äußere Zutat bleibe das Bewusstsein der Arbeiterklasse in der Unmittelbarkeit der kapitalistischen Verhältnisse befangen. Bei Lenin muss daher die Partei für ein fehlendes revolutionäres Bewusstsein einspringen. Lenins sogenannte Partei neuen Typs soll buchstäblich Partei für die Arbeit ergreifen. Für die Arbeit heißt, Sie muss für die gesamtgesellschaftliche Bestimmung und für die produktive und geschichtsmächtige Kraft der Arbeit Partei ergreifen, um für die Befreiung der Arbeit von ihren kapitalistischen Produktionsverhältnissen zu sorgen. Die Partei kann zwar der Arbeiterklasse das revolutionäre Bewusstsein nicht abnehmen und es kurzerhand auf sich nehmen, das hat bekanntlich erst der Stalinismus für sich beansprucht. Sie muss aber für ein fehlendes revolutionäres Bewusstsein einspringen, um dadurch wiederum für dessen revolutionäre Entwicklung zu sorgen. Auf diese Weise bestand Lenin einerseits auf der Notwendigkeit eines subjektiven Faktors, der aber bei ihm andererseits noch die Gestalt eines zentralen Repräsentanten oder Vermittlers der Arbeit und ihrer Klasse annahm, eben der Partei. Diese Version des subjektiven Faktors erhielt allerdings noch eine Radikalisierung. Bei Georg Lukács erhält dieser subjektive Faktor nämlich eine geradezu existenzialistische Wendung. Er entwickelt sie in dem berühmten Aufsatz »Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats«, in der nicht weniger berühmten Aufsatzsammlung »Geschichte und Klassenbewusstsein« von 1923. In dem besagten Aufsatz erhält der subjektive Faktor eine existenzialistische Wendung, weil für die Arbeit und für das Subjekt der Arbeit nicht mehr die Partei einspringen muss. Im Gegenteil, die kapitalistische Unmittelbarkeit bringt das Proletariat in die geradezu existenzielle Situation, für die eigene Subjektivität Partei ergreifen zu müssen, also für sich selbst. Diese Wendung gelingt, weil Lukács nicht mehr, wie der traditionelle Marxismus, unmittelbar von der Arbeit ausgeht, sondern von ihrer warenförmigen Verdinglichung und Entfremdung. Entsprechend soll auch nicht mehr einfach nur die gesellschaftliche Bestimmung und die produktive Kraft der Arbeit in der Arbeiterklasse zum Bewusstsein kommen, sondern eben die warenförmige Verdinglichung und Entfremdung der Arbeit. Die eigentliche Pointe aber kommt erst jetzt. Für das Bewusstsein dieser warenförmigen Verdinglichung und Entfremdung muss nicht mehr die Partei einspringen, sondern das Selbstbewusstsein des Arbeiters als wahre Arbeitskraft. Denn als Ware kann die Arbeitskraft ja die eigene Verdinglichung und die eigene Entfremdung unmittelbar an sich erkennen, allein qua Selbstbewusstsein. Und indem der Arbeiter sich der Verdinglichung und Entfremdung seiner Arbeit bewusst wird, greift er gleichsam unmittelbar für sich selbst Partei. Wo also Lenin die Lücke zwischen der gesellschaftlichen Bestimmung der Arbeit und dem lediglich reformistischen Bewusstsein der Arbeiterklasse, kurz die Lücke zwischen an sich und für sich, durch die Vermittlung der Partei zu schließen suchte, da zielt der junge Lukács auf eine existenzielle Verschränkung. Wenn das Bewusstsein des Arbeiters nicht unmittelbar revolutionär ist, wenn es im Gegenteil Verdinglichung derselben kapitalistischen Warenform ist, die es zu überwinden gilt, dann hängt die Möglichkeit eines revolutionären Bewusstseins, sozusagen noch bevor es die Gesellschaft überwindet, an der Überwindung seines eigenen kapitalistischen Bewusstseins. Mit anderen Worten, das in der kapitalistischen Unmittelbarkeit gehaltene Bewusstsein des Arbeiters muss die eigene Form überwinden, die eigene warenförmige Vermitteltheit und Entfremdung. Mehr noch, das Bewusstsein der wahren Arbeitskraft muss durch dieselbe Überwindung so auf sich zurückkommen, dass die Arbeitskraft unmittelbar an sich, an ihrem Vermögen und ihrer Produktivkraft die Möglichkeit des Kommunismus erkennt. Dieser revolutionäre Sprung war innerhalb des Marxismus der erste große Gegenentwurf zum Ökonomismus und Determinismus in der damaligen Kapitalismuskritik, insbesondere gegen ihre geschichtstheologischen Implikationen und ihre Repräsentations- und Vertröstungspolitik. Lukács Aufsatz wurde zu einer Art inoffiziellem Gründungsmanifest der Praxisphilosophie, das fortan regelmäßig dem offiziellen Partei- und Staatskommunismus entgegengesetzt wurde. Soweit zur klassischen Revolutionstheorie sowie zu ihrer Ergänzung um einen subjektiven Faktor. Und damit komme ich zu der Abkehr von den emphatischen Erwartungen an die Revolution, welche die kritische Theorie vollzogen hat. Genauer, ich komme zu Adorno und der Revolution als Notbremsung. Ähnlich wie Lukács kritisiert auch Adorno die Warenform als Totalität gesellschaftlicher Vermittlung. Der wahren Form steht aber weder ein kritisches oder gar revolutionäres Potenzial gegenüber, noch bringt sie ein solches hervor. Musste für Lukács trotz und zugleich wegen der totalen warenförmigen Verdinglichung noch deren Selbstaufhebung möglich scheinen, so gehört für Adorno zum kapitalistischen Verhängnis auch dessen Ausweglosigkeit. Adorno versteht seine kritische Theorie daher nicht nur als eine Reflexion auf das Versagen der aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch auf das Versagen der Kritik, die sie erhalten hat. Während Lukács zufolge die warenförmige Vermittlung in ihrem Objekt, dem Proletariat, das Subjekt der Aufhebung konstituiert, drängt Adorno zufolge die vergesellschaftete Gesellschaft weder von selbst zur Emanzipation, noch bringt sie ein revolutionäres Subjekt hervor. Die Erfahrung des Nationalsozialismus lässt sich dann endgültig in keinen Fortschrittsoptimismus mehr einreihen. Und angesichts des Holocaust, dem absolut Negativen, muss jede Frage nach einem Sinn der gesellschaftlichen Entwicklung verstummen. Doch Adorno misstraute nicht nur dem bürgerlichen Fortschrittsoptimismus, wie auch dem geschichtsphilosophischen Entwicklungsdenken des traditionellen Marxismus, sondern dem affirmativen Wesen positiver Bestimmung überhaupt. Er suchte daher eine Kritik zu begründen, die der Gesellschaft insofern negativ gegenübertritt, als sie sich weder an die konstitutive Kraft der Subjektivität noch an die Bestimmungen positivistischer Wissenschaft halten möchte, noch sich dem Glauben an eine blind waltende List der Vernunft ausliefern will. Dem traditionellen Marxismus erschien eine solche als negative Dialektik konzipierte Kritik als kleinbürgerlicher Fatalismus. Dem aktionistischen Teil der Studentenbewegung und den neuen sozialen Bewegungen als Verlust jeder praktischen Qualität. Die Revolution hat bei Adorno daher nur noch, um mit einem Bild von Walter Benjamin zu sprechen, die Funktion einer Notbremse. Dass es nicht so weitergehe wie bisher, dass der verhängnisvolle Zug der Geschichte endlich zum Halten komme. Allerdings gab es auch im Umfeld der kritischen Theorie Versuche, die Möglichkeit einer kommunistischen Revolution weiterhin positiv in einem emphatischen Sinne zu begründen, etwa bei Herbert Marcuse oder Alfred Sohn Rethel oder heute vielleicht bei Moishe Postone. Aus Zeitgründen will ich darauf nicht weiter eingehen. Mir ging es auch vor allem darum, innerhalb meiner kleinen systematischen Entwicklung, innerhalb der unterschiedlichen Revolutionstheorie diese Abkehr vom emphatischen Revolutionsbegriff zu markieren, die in der Regel ja mit der kritischen Theorie und insbesondere mit Adorno verbunden wird. Damit komme ich nach dem emphatischen Revolutionsbegriff und der Abkehr davon zu den beiden letzten Entwürfen. Sie wurden anfangs als Postmarxismus bezeichnet und kommen von Antonio Negri und Alain Badiou. Zunächst zu Antonio Negri. Auch der Operaismus von Antonio Negri, der mittlerweile bekanntlich zum Postoperaismus übergegangen ist, nimmt eine Abkehr vom traditionellen Marxismus vor. Die Abkehr geht aber mit einer gewissen Umkehrung der traditionellen emphatischen Revolutionstheorie einher und dadurch unterscheidet sich Negri vom Pessimismus der kritischen Theorie. Was zunächst die Abkehr betrifft, so war auch ihr Ausgangspunkt die Kritik am Ökonomismus und Determinismus des traditionellen Marxismus sowie an seiner Repräsentations- und Vertröstungspolitik. Die Abkehr wurde hier aber durch eine Subjektivierung und Politisierung der ökonomischen Kategorien vorgenommen und die ergeben nun die genannte Umkehrung. Obwohl sie schon in den 60er Jahren vom Operaismus vollzogen wurde, ist diese Umkehrung auch für den Postoperaismus noch bestimmend. Sie ergibt eine Art Reformulierung der klassischen Idee der Revolution. Statt der körperlich-praktischen Arbeit und dem Klassenbewusstsein werden Arbeiterwissen und General Intellect als Produktivkraft verherrlicht. Hauptproduktivkraft sind nicht mehr Naturwissenschaft, Technik und Maschine, sondern Sprache, Kommunikation und Informationsverarbeitung. Die kommunistische Bewegung muss nicht von einer kommunistischen Arbeiterpartei organisiert und geführt werden. Stattdessen ist die Multitude in gewisser Weise bereits unmittelbar eine molekulare Revolutionierung des Kapitalismus, nämlich durch eine ebenso schöpferisch kreative wie unrepräsentierbare Selbstorganisation und diese schafft allein aus sich heraus ihre Organe. An die Stelle des Industrieproletariats und seines zentralen Orts, der Fabrik, treten die postfordistischen nomadisierenden Produzenten, Kapitalismus und Imperialismus heißen nun Empire, Herrschaft und Ausbeutung treten auf durch Territorialisierung, Disziplinierung und Kontrolle. Aus dem Kampf um den Mehrwert ist die Flucht aus der Arbeit und das Beharren auf der Unrepräsentierbarkeit und dem Überschießen des gesellschaftlichen Reichtums geworden. Und an die Stelle des klassischen Revolutionsmodells mit einer Machtergreifung durch eine zentrale Partei am Tag X ist die konstituierende Macht der Menge und der Vernetzung getreten. Kurz gesagt, die Kategorien und Begriffe der traditionellen, durch Ökonomismus und Determinismus bestimmten Revolutionstheorie sind ersetzt und reformuliert worden durch Begriffe des Operaismus und des Postoperaismus, der Biopolitik, des Poststrukturalismus und des Postfordismus. Diese Ersetzung ist hier natürlich vereinfachend dargestellt. Es geht mir lediglich darum, deutlich zu machen, dass hier nicht nur eine Abkehr von der traditionellen Idee einer kommunistischen Revolution stattgefunden hat, sondern auch eine Umkehrung durch eine Politisierung und Subjektivierung. Und die haben wiederum zu einer gewissen Reformulierung des emphatischen Revolutionsbegriffs geführt. Das lässt sich auch an der anfangs angesprochenen Figur vom An sich zum Für sich ausweisen. Ähnlich wie im traditionellen Marxismus ist auch für Negri die kapitalistische Gesellschaft an sich schon reif für den Kommunismus. Mehr noch, die Multitude ist quasi schon kommunistisch vergesellschaftet, sie weiß das aber sozusagen noch nicht. Entsprechend ist der Empire der Versuch, die produktive und quasi schon universell und kommunistisch vergesellschaftete Kraft der Multitude durch Disziplinierung und Kontrolle, durch Territorialisierung und Blockierung zu bewältigen, kurz durch all die Techniken der sogenannten Biopolitik. Soweit zu Antonio Negri, damit komme ich auch zum Abschluss zum, wenn man so will, seinem Gegenspieler, nämlich zu Alain Badiou und der Formalisierung des Ereignisses. Was ich zu Badiou sage, gilt vielleicht in gewisser Weise auch für Žižek und weitere. Bei Alain Badiou scheint die Abkehr von der traditionellen Revolutionstheorie radikaler durchgeführt worden zu sein als bei all den bisher genannten. Seine Abkehr vom Ökonomismus und Determinismus, von jeder Politik der Repräsentation und von der Vertagung des Kommunismus auf die Reife bestimmter Bedingungen oder des richtigen Augenblicks, all das, so wie gestern Abend, ne? Ich fange den Satz nochmal von vorne an. Ich habe hier so viele Kürzungen vorgenommen, ich kann mich selber in dem Herz recht. Also seine Abkehr vom Ökonomismus und Determinismus, von jeder Politik der Repräsentation und von der Vertagung des Kommunismus auf die Reife bestimmter Bedingungen oder des richtigen Augenblicks scheinen sogar alle Verbindungen zu bestimmten gesellschaftlichen Widersprüchen und Bedingungen, zu einem Sinn in der geschichtlichen Entwicklung sowie zu den politischen Bewegungen radikal abzuschneiden. Wo im Postoperaismus von Negri und Hart die Idee des Kommunismus nur von bestimmten Gestalten bereinigt ist, also von der Partei und vom Staat, von der Arbeit und von der Fabrik etc., die Idee des Kommunismus aber in den Gestalten eines Gegenentwurfs wieder aufersteht, da hat Badiou eine Bereinigung ohne solche Reformulierung betrieben. Mehr noch, in gewisser Weise geht es ihm sogar darum, sich der Notwendigkeit, die bestehenden Verhältnisse und Bedingungen zu analysieren und daraus bestimmte Schlüsse zu ziehen, zu entheben. Stattdessen geht es um die Idee des Kommunismus rein als solcher. Idee rein als solche heißt Reformulierung der Idee der Revolution als Ereignis, und die Reformulierung findet durch die Formalisierung des Ereignisses statt. Wie ist das zu verstehen? Zunächst kommt alles darauf an, dass Badiou die Notwendigkeit des Kommunismus nicht mehr auf die Kritik des Bestehenden zurückführt, also nicht auf bestimmte gesellschaftliche Widersprüche oder Bedingungen, auf unverwirklichte Möglichkeiten oder politische Bewegungen und Ähnliches. Die Kritik muss sich vielmehr im Bruch mit dem Bestehenden und durch eine Distanznahme vollziehen. Und Distanz nehmen meint hier vor allem die Distanz zum Staat. Diese subtraktive Logik, wie Badiou sie nennt, soll allerdings keine Abkehr von der Politik sein, im Gegenteil. Bei Badiou ist sie der politische Akt schlechthin oder als solcher. Das führt einerseits zu einer gewissen Hypostase des Politischen bis hin zu Begriffen wie Wille, Entscheidung und Ähnlichem. Andererseits führt es zu einer Verkürzung des Ökonomischen auf Wirtschaft. wie immer der Bruch mit dem Bestehenden und die Distanznahme zum Staat sich auch vollziehen, sie werden jedenfalls dann zum Ereignis im starken, emphatischen Sinne. Wenn sie nicht die Realisierung einer bestimmten Möglichkeit sind. Eine solche Realisierung geschieht Badiou zufolge immer nur im Status der Normalität oder der Immanenz, also in der Teilnahme einer bestimmten historischen Situation. Und der Status dieser Situation wird definiert durch das Bestehende, also durch Staat, Ökonomie und Recht und Ähnliches. Es geht aber gerade nicht darum, Konsequenzen aus einer bestimmten Situation zu ziehen und eine bestimmte Möglichkeit zu verwirklichen. Dann wäre der Kommunismus doch wieder notwendiges Ereignis logischer oder geschichtlicher Folgerichtigkeit. Er würde also letztlich auf Fakten beruhen. Stattdessen muss es um die Eröffnung der Möglichkeit als solcher gehen. Das heißt, das Ereignis realisiert keine bestimmte Möglichkeit, als ob der Kommunismus eine Möglichkeit innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft wäre, sondern das Ereignis ist die Neubestimmung dessen, was möglich sein kann. Dieses Eröffnen kann nur im Bruch mit dem Bestehenden eintreten. Eine radikal neue Situation muss wie eine axiomatische Setzung eintreten und insofern ist bei Badiou die Vernunft sogar gewaltsam. So unbestimmt die Idee des Kommunismus bei Badiou auch bleibt, die Idee des Kommunismus als solche verteidigen heißt, dieses Ereignis verteidigen. Mithin eine Wahrheit, die eben nicht auf Fakten und Tatsachen beruht, auch nicht in dem, was darin bloße Möglichkeit bleibt und auf Verwirklichung wartet oder auch dazu drängt. Die Wahrheit liegt vielmehr in dem, was darüber hinausgeht. Die Wahrheit ist das Zusätzliche, der Einbruch des Realen durch ein neues soziales Subjekt und eine radikale Neubestimmung dessen, was möglich ist. Das führt zu der Eigentümlichkeit, dass das revolutionäre Ereignis sowohl positiv begründet wird, wie im traditionellen Marxismus und auch bei Lenin und Lukács, als auch vollkommen unbestimmbar und negativ bleibt, wie in der kritischen Theorie Adornos. Die Revolution wird dasjenige Ereignis gewesen sein, das seine Begründung nicht etwa, wie es auf den ersten Blick scheint, nachträglich stiftet, also erst aus dem Kommunismus heraus. Die Revolution wird umgekehrt ein Ereignis dadurch gewesen sein, dass sie zum Unbegründeten wird. Das Ereignis Kommunismus ist also nicht nur das gewesen, wird also nicht nur das gewesen sein, was sich aus dem vorigen, also aus dem Kapitalismus, nicht wird zureichend begründen lassen, sondern der Kommunismus wird das Unbegründete geworden sein, weil er einerseits weder aus bestimmten Bedingungen oder aus einer irgendwie reifen Situation mit Notwendigkeit folgte und andererseits durch das Überschießende und Zusätzliche gekommen sein wird. Doch so unbestimmt die Idee des Kommunismus bei Badiou bleibt, so wenig soll sie ein inhaltsloser leerer Formalismus sein. Gerade die Formalisierung soll eine Art revolutionäre Ethik sein. Die Idee des Kommunismus ist der Glaube an die Objektivität subjektiver Entscheidungen und die Treue zu diesem Ereignis. Und gegenüber diesem Ereignis gibt es bei Badiou keine erwartende oder abwartende Haltung, während Derridas schwacher Mechanismus eine abwartende und erwartende Haltung einnimmt, wenn er sich gastfreundlich gegenüber dem Ereignis zeigen will, auf das es eintreten möge, besteht bei Badiou die revolutionäre Ungeduld darin, dem Ereignis die Treue zu halten. Und Treue halten heißt nicht, auf ein zukünftiges Ereignis zu setzen. Vielmehr ist diese Setzung ja auf Seiten der Subjektivität bereits eine Entscheidung, die sozusagen zusätzlich im Spiel ist und bereits über das Bestehende hinausgeht. Soweit zu den Entwürfen einer kommunistischen Revolution. Wie gesagt, ich habe absichtlich mit Zuspitzungen und Vereinfachungen gearbeitet, um eine gewisse Systematik und eine Entwicklung deutlich zu machen. Natürlich ließen sich eine ganze Reihe wichtiger weiterer Entwürfe einfügen, etwa den Kairos und den schwachen Messianismus von Walter Benjamin, der sich unter anderem auch bei Derrida findet, ich hatte es eben erwähnt, oder die Revolutionstheorien von Trotzki, Mao, Althusser und anderen. Aber soweit erstmal von meiner Seite. Ja, Frank hat mich ja angekündigt mit der Bemerkung, ich würde wahrscheinlich etwas wenig akademisch, etwas mehr praktisch werden, was beim Thema Kommunismus natürlich eine ziemlich hohe Hürde ist. zumindest das weniger akademisch, was gar nicht kritisch gemeint ist, werde ich, glaube ich, einholen. Beim Praktischen muss man dann mal zukünftig gucken. Ich habe das, was ich erzählen will, in drei Thesen versucht zu pressen. Es ist schade, dass Boris Buden nicht da ist, weil der so ein bisschen Scharnier darstellen sollte zwischen unseren beiden Teilen. Ich habe mal den Arbeitsauftrag, meinen Arbeitsauftrag aus dem Ankündigungstext entnommen und da insbesondere aus den letzten anderthalb Zeilen, wo es darum ging, wie man denn Kommunismus bestimmen könne. Und meine erste These ist, ein Bezug auf die kommunistische Geschichte, und das heißt die theoretische und die praktische, resultiert aus der Kritik des gegenwärtigen Kapitalismus. Das klingt vielleicht erstmal so banal oder so selbstverständlich, ist es aber, glaube ich, nicht. Ich war jetzt vor einigen Wochen auf ein paar Veranstaltungen einer Reihe in Leipzig. Da ging es um Kritik von Stalinismus im Wesentlichen. Und bei so ziemlich jeder Veranstaltung kam aus dem Publikum die Frage, ob man sich denn angesichts der stalinistischen Verbrechen überhaupt positiv auf Kommunismus beziehen könne. Der Witz an dieser Frage ist, dass die weder eine positive Antwort liefert, noch auch eine Antwort überhaupt bekommen will, sondern nur die Funktion hat, einen moralischen Standpunkt zu formulieren. Und ich würde eben im Unterschied dazu sagen, dass man, wenn man wirklich also dabei nicht stehen bleiben will bei diesem moralischen Standpunkt, der natürlich billig ist, weil man immer sagt, also weil man damit dann dokumentiert, ich bin ein kritischer Linker, dass man eben sagen muss, gut, wir haben eine Kapitalismuskritik. Kapitalismus ist jetzt für meinen Vortrag egal, worauf man das Schwergewicht legt. Kapitalismus produziert Elend, Kapitalismus zerstört Subjekte. Und die Frage, die man daran anschließen muss, ist, erstens, ist das nötig? Also, gibt es sozusagen eine Alternative zum Kapitalismus? Und zweitens, will man das hinnehmen? Auch diese zweite Frage ist meiner Einschätzung nach auch unter Linksradikalen nicht so selbstverständlich. Also, ob man das hinnehmen will, wie man sich praktisch zum Kapitalismus stellt. Denn wenn man sich linke oder meinetwegen auch linksradikale Lebensläufe so anschaut, ist ja sozusagen die Variante, dass man einen zynischen Standpunkt einnimmt. Also, dass man sagt, man knüpft seine Reproduktion an, wie soll ich sagen, ein akademisches Nischendasein und findet sich sozusagen politisch praktisch ab, aber gewinnt noch einen, wie soll ich sagen, psychischen Mehrwert daraus, dass man es aber besser weiß als die Masse. Das ist ja durchaus kein untypischer Verlauf von linksradikalen Leben. Und von daher finde ich also die Frage, will man das eigentlich hinnehmen, keine rhetorische, sondern das ist eine, die durchaus praktische Konsequenzen hat. Gut, wenn das so ist und man also von einer Beurteilung des Kapitalismus und der Entscheidung, das nicht hinnehmen zu wollen, sich der Frage Kommunismus nähert, dann glaube ich, dass schon mal deutlich wird, dass es keine geschichtsphilosophische ist. Mit Marx kann man zeigen, oder Marx hat gezeigt, die besondere Stellung der Ökonomie kapitalistischer Gesetzmäßigkeiten in dem, was Gesellschaft heute bedeutet. Wenn man das Elend in jeder Hinsicht, das durch Kapitalismus produziert wird, also nicht hinnehmen will, ist man bei der Frage, ob bzw. wie Kapitalismus abzuschaffen ist und durch was er zu ersetzen sein könnte. Das ist schon mal eine sehr viel konkretere Frage als die, ob man sich irgendwie positiv auf Kommunismus beziehen will oder ob man das besser nicht tun sollte. Und deshalb ist meine zweite These auch, natürlich muss man sich positiv auf Kommunismusgeschichte beziehen. Denn wenn man die Frage so stellt, was genau ist denn eine Alternative zum Kapitalismus, dann ist das schon ein positiver Bezug auf den zentralen Ansatzpunkt der kommunistischen Tradition, zwar unabhängig davon, wie viel Kritik man dann an dieser Geschichte übt. Dazu komme ich gleich noch. Denn man ist da bei einer in weiten Teilen ähnlichen Frage und man kann dann vielleicht zu anderen Antworten kommen, aber man hat da schon mal eine wesentliche Gemeinsamkeit. Dass der Bezug natürlich auch ein kritischer sein muss, setze ich hier auch weitgehend voraus. Wenn man sich insbesondere die Geschichte des Realsozialismus anguckt, kann man ja erstmal feststellen, den gibt es nicht mehr, was ja auch schon in gewisser Weise gegen ihn spricht, zumindest was seine Praktikabilität angeht. Zweitens, und das kann ich ja auch ja nur ranzitieren, aber ich schätze mal, dass hier weitgehend Einigkeit bestehen wird, war der Realsozialismus natürlich eine Gesellschaft mit Staat, mit Geld, Herrschaft, die mit Emanzipation wirklich nicht viel zu tun hat. Das heißt, es ist auch klar, dass dieser Bezug nicht nur positiv in dieser einen Hinsicht, die ich eben genannt habe, sondern auch kritisch sein muss. Die zentrale Frage, und dann jetzt wird es tatsächlich ein bisschen, vielleicht nicht gerade praktisch, aber immerhin konkreter, die zentrale Frage, die man meiner Ansicht nach an den Begriff Kommunismus, und vielleicht kann man auch allgemeiner sagen, an unsere Zielvorstellung richten muss, ist die, wie man es eigentlich mit einem gesellschaftlichen Plan hält. Es gibt ja viele Linke, auch Linksradikale, die nicht zuletzt aus der realsozialistischen Geschichte die Konsequenz ziehen, dass man von sowas wie gesellschaftlichem Gesamtplan bloß die Finger lassen sollte. Ich glaube, also ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden in der Kritik und der ist dann beleidigt. Ich glaube, dass es insbesondere drei große Richtungen gibt von Leuten, die da in eine Richtung weg vom Plan gedacht haben. Das ist zum einen sowas wie ja, eine sozialistische Ökonomie mit Marktelementen. Ist natürlich insbesondere vertreten in so Richtungen wie Linkspartei oder so, auch darüber hinaus. Dann bei Linksradikalen ein bisschen beliebter eine ganz strikte Dezentralisierung von ökonomischen, damit auch gesellschaftlichen Prozessen. Und die dritte Richtung, die auch nochmal ein bisschen anders ist, ist so der Gedanke, naja, wenn wir uns über sowas wie Zielvorstellung Gedanken machen, müsste das in die Richtung gehen, unmittelbare Assoziation. Also das, was da zu tun ist, das findet sich letztlich von selbst. Individuen finden sich völlig frei als Einzelne zusammen und machen das, was sozusagen gesellschaftlich getan werden muss. Alle diese drei Richtungen halte ich für, ja, nicht überzeugend wäre jetzt ein bisschen schwach gesagt, ich halte die für Quatsch. Ein Sozialismus mit Marktelementen ist, und das vielleicht können wir das gleich noch diskutieren, kommt an notwendige konzeptionelle Widersprüche. Eine strikte Dezentralisierung ist, glaube ich, eine Unterschätzung auch von Machtpotenzialen kleiner, unstrukturierter Einheiten. Also wenn ich da hier an Fotopoulos, Inclusive Democracy denke zum Beispiel, der dann sagt, ach, wir teilen einfach alles in Gemeinden von 50.000 Leuten auf. Also wenn ich mir vorstelle, so eine Vollversammlung von 50.000 Leuten hätte eine völlige Verfügungsgewalt über meine Lebensbedingungen, muss ich sagen, das macht mir kein sehr viel sicheres Gefühl als der Gedanke an einen gesellschaftlichen Gesamtplan. Und die unmittelbare Assoziation, es gibt da also jetzt die jüngeren Texte von Siefkes zum Beispiel, gehen so in die Richtung, so der Gedanke, naja, gesellschaftliche Reproduktion funktioniert so ein bisschen so, der Einzelne sitzt vor seinem PC, stellt To-Do-Listen ins Internet und da finden sich dann schon Leute, die das gemeinsam abarbeiten, ist, glaube ich, eine völlige Unterschätzung von materiellen Prozessen in einer Gesellschaft. Wenn das so stimmt, und erstens, wir Kapitalismus nicht hinnehmen wollen und zweitens, diese Richtung von gesellschaftlicher Alternative schon im Konzeptstadium letztlich in sich zusammenbrechen und nicht konsistent sind, dann hat sich meiner Einschätzung nach die Frage, ob man sich irgendwie positiv auf Kommunismus beziehen kann, recht schnell verwandelt in die Frage, ob und wie eine gesellschaftliche Planung möglich ist ohne Herrschaft. Und das schließt meiner Einschätzung nach ein, ohne Geld, ausgerichtet an Bedürfnissen, ausgerichtet an der größtmöglichen Bestimmung der Einzelnen über die Bedingungen ihres eigenen Lebens. Das Problem dabei, und das ist dann meine dritte These, das Problem dabei ist, dass ein zentraler Plan meiner Einschätzung nach Tendenzen zur Herrschaftsausbildung beinhaltet. Und es ist ja, wie soll ich sagen, es wird einem ja, wenn man so sich leninistische Tradition anguckt, teilweise wirklich schlecht, wenn man liest, wie wenig das als Gefahr eingeschätzt wurde von Leuten, die ja insbesondere vor der Oktoberrevolution durchaus kluge Sachen zum Teil vertreten haben. Eine Tendenz zur Hierarchiebildung ist ja schon kooperativen Prozessen überhaupt eigen, in denen es sowas gibt wie Spezialisierung, Herausbildung von Expertenwissen und so, die dazu führen, dass scheinbar einige wichtiger sind als andere. Und gut, das kann jeder von euch an seinen eigenen Organisationserfahrungen vielleicht überprüfen. Und zumindest meiner Erfahrung nach ist es so, dass in linksradikalen Gruppen es diese Tendenz ganz deutlich gibt, von Herausbildung informeller Strukturen, die Entscheidungsprozesse dann häufig so ablaufen lassen, dass hinterher keiner mehr weiß, wie sie denn überhaupt gewesen sind. Und dass es nicht an der Stelle schon zur Herrschaft kommt, hat ganz schlicht den Grund, dass wir zurzeit ja so marginalisiert sind, dass zumindest im Normalfall die eigene politische Gruppe nichts mit den Bedingungen der eigenen Reproduktion zu tun hat. Das wäre ja bei einem gesellschaftlichen Gesamtplan eindeutig anders. Wenn ich gesagt habe, dass meiner Einschätzung nach ein solcher Plan eine Tendenz zur Herrschaftsausbildung in sich hat, dann meine ich damit, also will ich damit nicht mit sowas wie Menschennatur oder so argumentieren, sondern schlicht damit, dass ich mir recht sicher bin, dass es auch in einer kommunistischen Gesellschaft sowas wie Interessensgegensätze geben wird. Und ich will mich jetzt nicht darüber streiten, ob das ein antagonistische sind oder nicht. Ich finde, das ist eine ziemlich philologische Frage. Sondern Interessensgegensätze wird es geben. Wenn das so ist, also erstens, wir Kapitalismus abschaffen wollen. Zweitens, die einzig sinnvolle Grundlage für eine Alternativgesellschaft ein gesellschaftlicher Plan ist. Aber drittens, es auch nach Ende des Kapitalismus Interessensgegensätze geben wird, und zwar nicht nur in sowas wie einer Übergangsgesellschaft, sondern dauerhaft, dann resultiert daraus auch wieder etwas Problematisches, nämlich dass Institutionen, also jetzt, ich habe ja bisher hauptsächlich über Ökonomie geredet, Institutionen von Interesse werden. Also Institutionen, die diese Interessensgegensätze vermitteln. Wenn man gleichzeitig, und dafür gibt es ja nur gute Gründe, von sowas wie Staat nicht viel hält, resultiert daraus die schwierige Frage, wie denn solche Institutionen möglich sein sollen, ohne einen Staat zu haben? Oder andersrum gesagt, wie man Institutionen schaffen kann, die gleiche und freie Entscheidungsprozesse sicherstellen, ohne sowas wie staatliches Recht zu instruieren? Jetzt komme ich auch schon zu meiner vierten und letzten These, nämlich dass dieser Bezug oder dieser Ansatz der Fragestellung, dieser Bezug auf Kommunismus schon heute ein praktischer ist. Ich habe eben schon durchaus mit Absicht auf unsere heutige Organisationspraxis hingewiesen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Gruppen, die heute von solchen informellen Strukturen geprägt sind, von Hierarchien geprägt sind, in denen vielleicht auch einfach aufgrund unserer zum Teil ja lächerlichen Größe, also gemessen daran, dass wir mal den ganzen Laden umwuppen wollen, die dann doch, wie soll ich sagen, zum Teil erweiterte Freundeskreise oder so darstellen, dass es von diesen Gruppen einen kontinuierlichen Weg gibt zu einer Übernahme gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse und Ressourcen, Aneignung von Produktionsmitteln, wie immer man das nennen will. Ein gängiger Punkt oder eine gängige Haltung dazu ist ja zu sagen, Revolution steht dann heute nicht auf der Tagesordnung, wer immer die schreibt, was immer das sein soll. Und deshalb könne man sich diese Frage doch mal irgendwann stellen, wenn die denn auf der Tagesordnung stehe. Ich bin da sehr skeptisch, denn ich glaube erstens nicht an sowas wie Tagesordnung. Zweitens befürchte ich, dass in so einer Situation, in der wir nicht mehr so marginal sind wie heute, wir andere Sorgen haben werden, als uns dann anzufangen, Gedanken zu machen, wie man denn Entscheidungsprozesse vernünftig organisieren könnte. Das hat damit zu tun, dass dann natürlich Fragen ganz anderen Ausmaßes anstehen. Hat auch damit zu tun, dass, wie soll ich sagen, die im Moment ja eher luxuriöse Situation, dass wir mit staatlicher Repression, in der Regel nur in Randbereichen unserer Arbeit zu tun haben. Also mit staatlicher Repression meine ich jetzt nicht Überwachung, sondern also Repression etwas härterer Gangart. Dass sich das also, selbst wenn wir nur doppelt so viele sind wie heute, mit Sicherheit ja radikal ändern wird. Insofern meine ich, dass die Frage, wie man denn überhaupt organisieren kann, ohne in Macht und ohne in Herrschaft abzugleiten, heute schon eine praktische ist und dass, weil das auch nicht nur Erkenntnisprozesse, sondern Erfahrungsprozesse sind, diese Prozesse auch einer Einübung bedürfen und es überhaupt keine, also kein, wie soll ich sagen, keinen gedanklichen Weg gibt, sich vorzustellen, das könne dann in einer revolutionären Situation mal eben nachgeholt werden. Insofern glaube ich, dass die Organisationsfrage und die Frage, was ist sozusagen der emanzipative Gehalt unserer Organisationsform jetzt, eine ist, die dringend diskutiert werden muss und die sozusagen eine praktisch kommunistische ist. Okay. Der Plan wäre wahrscheinlich auch bald in die Diskussion mit euch oder irgendwie zusammen einzusteigen. Das Auseinanderklaffen von Theorie auf meiner linken Seite, auf meiner rechten Seite und Praxis auf meiner linken Seite bei Rüdiger hätte wahrscheinlich nicht größer sein können. Das, was wir zum einen gelernt haben, von der Abkehr und wieder Rückkehr zu eines emphatischen Revolutionssubjektes, dass die Frage oder wo die Frage danach steht, wo wir das Revolutionssubjekt denn jetzt herholen, stellt sich bei Rüdiger sozusagen nur noch als eine Art praktische Form der Organisierung oder Frage nach der Praxis hier und jetzt. Das eine wäre, können wir das irgendwie zusammenbringen? Und das andere wäre, gibt es zum einen auch Nachfragen an den theoretischen Teil oder politische jetzt so spitz zugeführt an Rüdiger. Das war gut. Okay, mach mal. Anne, habt ihr das Mikro? Ja. Ja. Das war sehr laut. Ja, ich hätte eine Frage an den Vertreter der Praxis, und zwar in Anführungsstrichen. Und zwar in Bezug auf, was du angesprochen hast mit der Kritik an der Vorstellung der freien Assoziation. Das war so verkürzt, dass im Prinzip gar nicht mehr zu erkennen ist, wogegen richtet sich die Kritik. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was sich darunter zusammenfasst unter diesen freien Assoziationen, weil es einfach nicht ausreichend dargestellt wurde. Ja, ist ein berechtigter Einwand. Mich hat das auch gestern so genervt, dass sozusagen Kritik in der Regel oder bei vielen Podien, das ist ein Problem des Formats, sozusagen nur noch als Zitat vorkam. Also von daher, ja, kann ich auch gerne noch ein bisschen nachtragen. Ich nehme mal als Beispiel den schon erwähnten Siefkes. Da taucht sozusagen die Frage von Interessensgegensätzen deshalb nicht auf, weil so getan wird, als könnte in einer nachkapitalistischen Gesellschaft sich jeder als Einzelner mit völlig freier Verfügung über die Mittel, die er zu seiner Reproduktion braucht, mit anderen zusammenfinden. Und wenn das nicht klappt, wird sozusagen das Kollektiv aufgekündigt, man findet sich wieder mit anderen zusammen. Das ist also sozusagen das Modell, es sitzt der Einzelne vor seinem PC zu Hause, designt was im Web, und wenn er merkt, dass die Leute, mit denen er da irgendwie kooperiert, was anderes wollen als er, dann tut er sich halt mit anderen zusammen. So ein bisschen kann man das ja auch auf Vorstellungen ausdehnen, die so eine, wie soll ich sagen, so ein sehr harmonistisches Bild auch zum Beispiel von Entscheidungsprozessen in angeeigneten Fabriken haben. Also auch da wäre ja die Frage, gibt es eigentlich Alternativen? Also kann man mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, auch andere Sachen tun? Wenn das nicht der Fall wäre, könnte man ja gar nicht von Entscheidungsprozessen sprechen, sondern schlicht von der Ausführung ökonomischer Notwendigkeiten, das glaube ich nicht. Oder sagen wir mal so, wenn das so wäre, wäre die Frage, warum will man das überhaupt? Wenn es aber Entscheidungsmöglichkeiten gibt, heißt das auch, und Entscheidungsmöglichkeiten heißt dann wirklich Sachen, die jetzt nicht aus Irrtum, also Gegensätze, die aus Irrtum resultieren, sondern sozusagen Sachen, die nicht aus irgendeinem Gesetz, aus irgendeinem Expertenwissen notwendig abzuleiten sind. Wenn das aber so ist, und es da unterschiedliche Auffassungen geben kann, kann es auch Unterlegene geben. Also jedenfalls immer dann, wenn man sagt, man wartet nicht, bis man ein Konsensprinzip hat, und das ist bei bestimmten ökonomischen Prozessen zumindest unangenehm, wenn es da um Reproduktion geht, sowas kann auch sehr lange dauern. Insbesondere, wenn eben die Frage, wohin soll eine Fabrik oder so, dann nicht bis zum Konsens getrieben werden kann. Und gut, eben so jemand wie Siefkes, aber es gibt auch andere, die blenden diesen Teil vollständig aus und entwerfen das Bild, man könne sich dann sozusagen frei zusammentun, schlicht mit den Leuten, die eben das Gleiche wollen wie man selbst. So dass man dann einen Interessensgegensatz oder vielleicht auch nur einen Meinungsunterschied gar nicht mehr politisch behandeln müsse. Und das ist, glaube ich, eine Unterschätzung von materiellen Bedingungen der Reproduktion. Da kann man dann über Dienstleistungsgesellschaft, die ja, wie soll ich sagen, großenteils ein Propagandabegriff ist, meiner Einschätzung nach, kann man reden, wie man will. Es gibt doch eine sehr starke materielle Anbindung, ja nicht nur an Fabriken, so im ganz klassischen Sinne, sondern an Häuser, in denen man wohnt und wo auch die Frage wäre, wie wird da das Zusammenleben gestaltet, Abwasserleitungen, von denen man abhängig ist, wenn man aufs Klo gehen will und. Wo ich sagen würde, diese Vorstellung, man muss mit Interessensgegensätzen nicht umgehen, weil man sich doch immer mit denen gerade assoziieren kann, die das Gleiche wollen wie man selbst, halte ich für eine völlig naive Vorstellung. Also ist natürlich schön, also ich glaube, mein Ziel wäre auch, eine Gesellschaft zu schaffen, in denen das in möglichst vielen und möglichst immer mehr Bereichen so ist. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, auf absehbare Zeit gibt es leider Gottes viele Bereiche, in denen das nicht so sein wird. Die Theoriefraktion hat auch noch was zu sagen. Ja, ich bin jetzt offensichtlich auf diese Theoriefraktion festgelegt. Also mir ist bei der Beschäftigung, mit der theoretischen Beschäftigung aufgefallen, dass es praktisch durchgängig bis heute diesen Streit gibt. Also da gibt es dann auch nicht so die Möglichkeit zu sagen, na, früher war die eine Phase und dann die andere, sondern es gibt durchgängig in der kommunistischen Organisierung immer den Streit zwischen zwei Polen, wenn man es vereinfacht darstellen will. Auf der einen Seite ist der Pol Parteistaat und auf der anderen Seite ist der Pol Assoziation, Räte, freie Übereinkunft, Verein freier Menschen oder wie immer man das bezeichnen will. Das tritt in der Reihenform natürlich nie so diametral entgegengesetzt einander gegenüber, aber man kann feststellen, dass in allen Debatten, wo es um Organisierung geht, immer diese zwei sozusagen Pole im Spiel waren. Also das war schon in der russischen Oktoberrevolution so, das war in den 60er Jahren in der Studentenbewegung so, das war sogar, wer sich noch erinnert, an unsere jüngste Vergangenheit aus den 90er Jahren, als es hier die auf Antifa-Seite Organisierungsversuche gab, als die AABO gegründet wurde, hat sich Flux so ein entsprechendes Gegenmodell gegründet, das der AABO unterstellt hatte, das würde in Richtung Partei gehen, das sei traditionalistisch gedacht, und das Gegenmodell war dann halt eher so assoziativ und ohne feste Mitgliedschaftsstrukturen einzelner Gruppen und ähnliches. Also ich glaube tatsächlich, dass das eine immer aktuelle Frage war, wie stellt man sich eigentlich sozusagen nach dem Tag X das weitere Vorgehen vor, und da sind immer diese zwei Pole einander gegenübergetreten, die einen, die gesagt haben, man muss erstmal die Macht ergreifen, man muss die Macht erstmal sichern, wir können dabei auf sowas wie eine vernünftige Organisierung, auf sowas wie eine Partei und einen Staat nicht verzichten, und die anderen, die immer sozusagen vor allem die Gefahren da drin gesehen haben und darauf gedrängt haben, nein, das geht dann in die ganz falsche Richtung. Übrigens ist es aktuell bei den Theoretikern auch gerade wieder festzustellen, Žižek ergreift regelmäßig gegen Negri Partei und sagt, er hält von diesem ganzen Multitude-Scheiß nichts. Man sieht an Venezuela und anderen Sachen, wo wenigstens so ein bisschen was in die Richtung Vergesellschaftung von Produktionsmitteln oder Ähnlichem geht. Man braucht erstmal eine vernünftige Machtposition, man braucht erstmal einen Staat, man braucht erstmal einen Zugriff. Und diese ganze Graswurzelrevolution, diese ganze freie Assoziation und so, die kommt seiner Meinung nach von Anfang an gar nicht erst richtig aus dem Puschen. Ich will ganz kurz, nur um Missverständnis vorzubeugen, das ist nämlich eine Diskussion, die ich auch ehrlich gesagt gar nicht führen will, was da hier, glaube ich, keinen Widerpart gibt. In diesem Gegensatz, den Frank eben angesprochen hat, verorte ich mich nicht auf der Staatsfreunde-Seite. Denn das, finde ich, ist auch so fatal, wenn man sich die Geschichte der Linken anguckt, dass es sozusagen die gegeben hat, die gesagt haben, nein, man muss doch alles ganz frei machen, und die dann regelmäßig massakriert wurden. Und dann gab es die, die gesagt haben, nee, wir brauchen eine Machtbasis und wir tun das Nötige und finden das auch eigentlich gar nicht so schlimm. Und genau in die Alternative wollte ich mich nicht einordnen lassen, sondern sagen, naja, ich glaube, man wird dazu, also man, es gibt einen großen Bereich, in dem es zentrale Entscheidungsprozesse geben muss, und zwar auch bei einem Rätemodell, bei der Frage, welche Prozesse müssen denn zwischen den Räten koordiniert werden, und das ist aber eine verdammt gefährliche Kiste, also genau diese Affirmation von Macht würde ich nicht mitmachen wollen, und nur, also, dass wir jetzt nicht hier sozusagen die Diskussion führen, warum ist denn der ZK-Vertreter da so unsympathisch? Gibt es weitere Fragen? Ich sehe drei Hände, vier. Naja, ich habe, glaube ich, nichts besonders Spannendes, einfach nur, um das zu entschärfen. Es ist ja nicht so, als ob sich jeder ständig und immer nur und bei jedem Essen müsste ich mir neue Leute suchen, die mir einen Hirsch jagen oder wahlweise irgendwie Algen anpflanzen, und dann muss ich so lange warten, bis die Pflanze aufgegangen ist, dann kann ich sie essen. Sondern ich kann ja sowas sagen wie, diese Gemeinschaft von Menschen macht das schon irgendwie ein paar Jahre, 20 Jahre, und da gab es immer Essen oder beziehungsweise relativ häufig, denen schließe ich mich an, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr niedrig, dass da irgendwie was passiert. Also A, das. Also es werden sich, es gibt nun mal, also es werden sich immer verlässlichere und nicht so verlässlichere Assoziationen herausbilden. Ja, also wenn man, keine Ahnung, ja, also kann man sich ja jeder vorstellen, warum das so ist, oder genau. Und dann kann jeder gucken, oh, die machen aber was Cooleres, dafür habe ich da vielleicht einen Tag mal nicht zu essen. Ja, weiß ich. Und das Zweite ist, wie werden Herrschaftsmuster unterbunden? Da ist, glaube ich, eine gute Idee, wenn es tatsächlich, also um informelle Regeln zu vermeiden, möglichst viele Regeln auszusprechen. Also das hört sich komisch an, weil das machen wir selten. Wir sagen, das und das muss man machen und das muss man auch machen und das darf man nicht tun. Ist aber eine gute Idee, wenn man möchte, dass alle wissen, was gespielt wird. Und wenn man möchte, dass sich alle auch dann halten können und nicht versteckt sanktioniert. Gleichzeitig müsste man ja auch möglichst viel deutlich machen, was für Voraussetzungen für Gruppe gibt. Also wir könnten mal sagen, was es für Voraussetzungen an Sprache gibt, bei uns mitzumachen, oder ob im AZ irgendwie eine Rollrampe für Rollis gibt, oder, also das muss man sich ja überlegen tatsächlich. Also A, muss man sagen, was für Regeln gibt es tatsächlich, und zwar explizit, und was für Voraussetzungen hat die Gemeinschaft gerade, die Assoziation, die Gruppe. So, und dann muss das eingeübt werden. Und tatsächlich dauert das ja eine Weile, also glücklicherweise gibt es ja morgen keinen Volksmob und dann haben wir eine Revolution, sondern das dauert ja noch 3 Jahre, denke ich. Und in diesen 3 Jahren müssen wir das tatsächlich gelernt haben. Also das war jetzt die Frage nach den Regeln, die wir brauchen, wenn wir zum Kommunismus wollen, oder der Verlässlichkeit auch gesellschaftlicher Organisierung? Okay, wir sammeln nochmal. Weitere Punkte. Danke. Meine Frage bezieht sich auf das erste Referat, also die theoretische Teil. Insbesondere die Darstellung der ersten Phase, der theoretische Ausarbeitung der Vorstellung des Kommunismus durch die traditionelle Arbeiterbewegung, also von Marx bis zur Russischen Revolution. Und du hast ja selber gesagt, dass es in deinem Referat notwendig war, zuzuspitzen und zu vereinfachen. Und ich frage mich, ich frage auch dich, ob da nicht zu viele Vereinfachungen und Zuspitzungen da stattgefunden hat. Ich meine damit, also du hast diese Phase der Arbeiterbewegung charakterisiert. Du hast gesagt, Fortschrittsoptimismus, Ökonomismus und Determinismus. Das ist also die klassische sozialdemokratische Sichtweise des Kommunismus. Aber es gab doch von Anfang an in der Arbeiterbewegung Tendenzen, auch schon bei Marx, die genau entgegengesetzt waren. Ich möchte nur vier Stichpunkte nennen. Das erste ist die Frage, ob die Revolution unvermeidbar ist oder nicht, ob das eine Gesetzmäßigkeit ist. Und es gab im Kommunistischen Manifest bereits die Idee, der Fortschritt siegt nicht unbedingt, sondern es gibt die Möglichkeit der gegenseitigen Erschöpfung der kämpfenden Klassen. Engels formuliert das später und Rosa Luxemburg, Kommunismus oder Sozialismus oder Barbarei. Das heißt, der Sieg des Fortschritts ist überhaupt nicht unvermeidbar, sondern die Katastrophe ist genauso unvermeidbar. Und das schließt natürlich die Bedeutung des subjektiven Faktors ein. Der zweite Faktor ist tatsächlich die subjektive Faktor als solche, dass in der ersten, in der zweiten Internationale es Kräfte gab, die diese Faktor sehr betont haben. Ja, zum Beispiel die Bedeutung der Arbeiterräte, die gesagt haben, nicht die Partei, sondern die Arbeiterräte müssen die Macht ausüben. Also die Massen, die ganze Menschheit letzten Endes. Ne? Rosa Luxemburg zum Beispiel oder Pannekoek, die sogenannten Rätekommunisten. Dritte Stichwort, die Rolle der Emotionen. Ich glaube, das sind also die Gefühle. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich denke zum Beispiel, das wirklich Interessante an der kritischen Theorie für mich ist, dass sie diese Faktor untersucht haben. Also Freud und Marx verglichen haben zum Beispiel. Aber bereits von Anfang an in der Arbeiterbewegung gibt es diese Idee, dass der Massenstreik zum Beispiel, dass Evolution dafür da ist, um diese kreative Potenziale der Menschen zu erwecken. Ne? Und als letztes Stichwort, warum das vielleicht wichtig ist, diese Beiträge der Arbeiterbewegung, diese positiven Beiträge nicht zu vergessen. Weil ich glaube, dass wenn man das abschreibt und das nicht sieht, diese Beiträge, also vor der Revolution, dass man dann sehr stark dazu geneigt, andere Beiträge, die als klassisch marxistisch gelten, zu verwerfen. Wie zum Beispiel die Idee der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus als Voraussetzung für die Revolution oder die Idee, dass die Lohnarbeit das revolutionäre Subjekt ist. Ne? Das heißt, es gab die Idee bei Marx, dass es eine Kombination der objektive und subjektive Faktoren sein geben muss. Also der eine ist nicht gegen das andere gegenzusetzen, sondern es gibt eine Art Rendezvous mit der Geschichte, wo einerseits, also der Kapitalismus muss am Ende sein sozusagen, ja. Auf der anderen Seite, die Subjekte müssen aber Revolution wollen. Und deswegen halte ich diese Frage für wichtig. Danke. Wir machen ganz kurz die beiden Fragen. Ja, also ich würde gerne gleich darauf antworten. Ich gebe dir vollkommen recht. Also ich habe absichtlich versucht, eine bestimmte Systematik zu verfolgen. Ich habe ja eben schon in meinem kurzen Redebeitrag gesagt, allein bei der Frage, soll es Richtung Partei und Staat gehen oder soll es Richtung Räte gehen, freie Assoziation gehen, es hat von Anfang an immer beides gegeben. Ne? Und auch schon bei Marx selber findet man ja Aussagen sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also ich wollte nicht unterstellen, das ist die erste Phase, das ist die zweite und das ist die dritte. Natürlich, um überhaupt eine gewisse Systematik erkennbar zu machen, muss man mit dieser Vereinfachung arbeiten. Ich glaube aber schon, dass man so ein bisschen herausarbeiten kann, dass eine bestimmte Tendenz hegemonial, würde man vielleicht sagen, geworden ist. Und das ist tatsächlich diese Sozialdemokratie der ersten Stunde, Kautsky und andere. Und dass gerade diese anderen Sachen verschüttet worden sind und dann, ne, jetzt sozusagen sehen wir, es gab doch auch immer diese andere, es gab immer die Leute, die sozusagen eine Kritik an diesem Weg gemacht haben, es gab diese ganzen, du hast ja genannt, Pannekoek und diese ganzen Leute. Und ich glaube, dass gerade es auch wichtig ist, die Art und Weise zu betrachten, wie diese Rezeptions- und Ideengeschichte stattgefunden hat. Ne, man kann sagen, es gab immer irgendwo, gab es immer alles, aber es hat ja trotzdem bestimmte Bezugnahmen gegeben. Und da kann man sehr wohl sagen, es hat so einen gewissen hegemonialen Status, dieses, was ich Ökonomismus und Determinismus genannt habe, gegeben. Und es hat eine gewisse bewusste Auseinandersetzung damit gegeben, die dann zu diesen ganzen Diskussionen geführt haben, die ich irgendwie vereinfacht, subjektiver Faktor Lenin und so, ne? Und dann wieder kritische Theorie. Genau, und ich wollte auch sagen, also man hat mittlerweile die Tendenz automatisch, wenn man sagt traditioneller Marxismus, Objektivismus, Determinismus, das hat automatisch schon sozusagen fast schon negativen Klang. Ich finde das überhaupt nicht schlecht. Also ich finde, das ist die große Idee, also dass ich so mit dieser von der Klasse an sich zur Klasse für sich vorgestellt hatte, was man irgendwie ja jetzt halt abwertend der traditionellen Arbeiterbewegung, alte Sozialdemokratie, Kautsky und sowas zuschreibt. Ich finde, das ist von seinem Schematismus her, ist das für mich die klassische Idee einer Revolution. Also die Vorstellung, die kapitalistische Gesellschaft bringt in der Arbeiterklasse etwas hervor, eine Produktivkraft, die quasi an sich schon universell ist, die aber durch die Produktionsverhältnisse eingeschränkt wird und sozusagen, dass dadurch sozusagen das eigentlich Universelle negiert wird, und das muss irgendwie zu Bewusstsein kommen, damit es dann so einen Akt der Selbstermächtigung, einen revolutionären Sprung geben kann oder so. Ich glaube, das ist die große Idee, die praktisch auch die ganzen Abgrenzungen davon noch beherrscht. Also auch die Versuche, das irgendwie dem zu entkommen, das irgendwie anders zu fassen oder so, fallen immer wieder auf diese Idee zurück. Bei der Multitude habe ich es angesprochen. Es gibt bereits in der kapitalistischen Gesellschaft eine Entwicklung, da ist irgendwie etwas Universelles, wie immer man das auch als Subjekt, als Vernetzung, als Multitude, als Produktivkraft fasst. Und der Kommunismus muss darin bestehen, das irgendwie planbar zu machen, irgendwie bewusst anzuwenden, irgendwie so zu verwalten, dass es allen, möglichst allen zugutekommt. Und die Frage ist, wie kann man das herrschaftsfrei und so machen? Gut. Kein zweites Referat. Ja, vielleicht noch ein paar Bemerkungen dazu, wie man diese Frage mit dem, was ich vorhin gesagt habe und auch was die Nachfrage da beinhaltete, wie man das verbinden kann. Ich mag eigentlich den Ausdruck, das klingt so geschmäcklerisch, nein, ich halte ihn für problematisch, das klingt vornehmer, subjektiven Faktor nicht. Und zwar deshalb, weil der meiner Ansicht nach so einen paternalistischen Blick dokumentiert. Also wenn man sagt, Zweck dessen, was wir vorhaben, ist sozusagen gerade das Subjekt, finde ich, subjektiver Faktor hat sowas von Rest. Also da klingt sozusagen noch die Konzentration auf die objektiven Bedingungen durch. Aber es stimmt natürlich, dass es eine interessante Frage ist, was denn Leute eigentlich dazu bringen kann, Revolution machen zu wollen. Und Frank hat das ja eben referiert, dass sozusagen die Zuversicht, dass schon die Bedingungen der kapitalistischen Reproduktion selbst die Leute dazu bringen, dass diese Zuversicht zerstört worden ist und so nicht aufrechterhalten werden kann. Man kann, und das ist ja unter Linksradikalen auch durchaus üblich, die Hoffnung daran knüpfen, dass Kämpfe, was immer damit gemeint ist, diesen Erfahrungszuwachs bringen. Auch da wäre ich sehr skeptisch, insbesondere dann, wenn es um soziale Kämpfe geht, die ihrem Zweck nach auf Reproduktion innerhalb des Kapitalismus ausgerichtet sind. Und deshalb meine ich, dass wir zumindest, wo es möglich ist, versuchen müssen, auch selbst Räume für Erfahrungen zu schaffen. Das heißt also, wir die Erfahrungen, die Leute in unseren Organisationen machen, ernster nehmen sollten, als wir das bisher tun. Das ist ja in der Regel so, und weiß nicht, auch wenn man so einen Kongress organisiert, nehme ich das mal an, dass es doch großenteils von Notwendigkeiten diktiert ist. Und die Frage, was passiert eigentlich mit Leuten, die an so einem Arbeitsprozess beteiligt sind, und was heißt das für ihre weitere Haltung zum eigenen politischen Projekt, dass diese Frage kaum eine Rolle spielt. Und wenn es aber so ist, dass man sowohl diesem alten Raum der Erfahrung, Arbeit, Reproduktion, gemessen an der Herausbildung des revolutionären Subjekts mit eigenem Misstrauen begegnet, und man auch Kritik haben kann an den Kämpfen als Ort der revolutionierenden Erfahrung, scheint es mir fatal zu sein, diesen anderen Raum von Erfahrung völlig zu vernachlässigen. Und insofern halte ich in der Tat die Organisierung von Entscheidungs- und Erfahrungsprozessen bei uns selbst für da ganz entscheidend. Weitere Fragen? Ja, meine Frage geht auch an den zweiten Vortragenden. Du hast ja den Vortrag angefangen mit so einer Kritik an so einer bloß formalen oder identitären Abgrenzung vom Stalinismus und bist dann danach zu den Organisationsformen gekommen. Mich würde interessieren, ob du schon so ein paar Ideen hast, wie du es dir vorstellst, dass so eine Kritik am Stalinismus in diesen Organisationsformen stattfinden kann. Weil irgendwie so habe ich es zumindest verstanden, wäre dein Vorschlag zu einem richtigen, zu einer richtigen Kritik daran. Okay, dann, also gemerkt, noch eine Frage von oben von Christoph Lien. Also ich finde dieses Spannungsverhältnis jetzt von Subjektivität und dann Planung, was sozusagen aufgekommen ist und das zu vermitteln, sehr produktiv und wollte nochmal auf die, und der Rüdiger hatte das ja in einem Beitrag versucht und da wollte ich nochmal nachfragen oder noch dazu ergänzen. Also man kann ja emphatisch sagen, dass der Kapitalismus selber Subjektivität und vollentfaltete Individualität produziert. Und die Frage war dann, wie kann das A freigesetzt werden und wie kann das in einer neuen Form der Reproduktion organisiert werden? Und da hatte Rüdiger ja eine Argumentation entwickelt, indem er ein bisschen im Rückblick auf die Sozialismusversuche des 20. Jahrhunderts argumentiert hat, Plan, wenn wir einen Plan ohne Herrschaft wollen, dann ohne Geld und Ware, und kam dann auf die Frage der Kooperation, hat dann argumentiert, Kooperation ist aber auch mit dem Verdacht zu belegen von Hierarchie. Dann ging das über zur Lösung, ja, wir brauchen neue Institutionen. Dann war die Frage, ja, geht Institution ohne Recht? Problematisch. Dann ging es über in die eigene Organisierung als Erfahrungsraum vom Neuen. Und dann war aber noch die Frage, ja, aber können wir denn ganz von der gesellschaftlichen Reproduktion, also den materiellen Bedingungen absehen? Also eine relativ differenzierte Argumentation, aber in einer gewissen Weise mit einer Aporie am Ende. Und da hätte ich in drei Punkten Nachfragen. Das eine würde ich ganz provokativ formulieren, dass der Plan im Realsozialismus genau deshalb herrschaftsvoll war, weil er Ware und Geld abgeschafft hat. Es war im Grunde eine charismatische Bedarfswirtschaft, würde man mit Weber formulieren können, die dann sozusagen verkam in hybriden Formen in eine reine Verhandlungsökonomie in den 70er und 80er Jahren. Insofern ist sozusagen das eine Leerstelle jetzt in der Diskussion, weil wir müssen natürlich über das Grundproblem von Ware und Geld und dann von Markt, Markt fiel überhaupt nicht, als Form von moderner, flexibler Koordinierung reden. These von mir wäre, gerade das ist ja der Nachweis bei Marx, Ware und Geld haben Subjektivität produziert. Alle anderen Formen sind sozusagen politisch deformierende und subalterne Formen. Punkt 1, Punkt 2, das Argument, dass in Kooperation notwendige Hierarchie entsteht, teile ich nicht. Wenn wir unsere Reproduktion ist immer kooperativ. Arbeit als Naturaneignung und so kann nur kooperativ passieren, im Zusammenwirken von subjektiven Potenzialen, Wissen, gesellschaftlichen Fertigkeiten. So, insofern ist das also meines Erachtens ein wichtiger Ausweg, und daran ist festzuhalten, dass wir, und im Grunde ist in den modernen, das ist nicht dominant, aber in modernen Industrieformen ist in Gruppenarbeit, in selbstorganisierenden Arbeitszusammenhängen, basiert alles auf Kooperation. So, dann ist der Ausweg Institution und Recht, ist eine berechtigte Frage. Recht aber als Form, auch sozusagen formanalytisch argumentiert, basiert auf Ware und Geld. Und es ist ja das große Drama der sowjetischen Entwicklung gewesen. Das kann man wunderschön an einer Rede von Bukharin 28 auf dem ZK-Plenum nachvollziehen. Der letzten freien Rede, wo ja der Realsozialismus vor einer großen Entscheidung stand. Bukharin hat argumentiert, wenn wir in der Entwicklung Ware und Geld abschaffen, werden wir Tributzahlungen bekommen, wir werden kein Rechtssystem bekommen, wir werden keine Kultur bekommen. Alles ist eingetreten. Er selber wurde dann ja repressiert. Aber es geht mir jetzt nicht um eine Diskussion und Heroisierung von Akten. Nur nochmal, das war 28, war natürlich geschichtlich ein Epochenjahr in der Frage. Aber jetzt noch letzter Punkt. Also damit... Jetzt, dann hast du gesagt, insofern Institution finde ich ein richtiger Aspekt, das schließt aber an die Diskussion von gestern Abend an, dass wir uns über Staat und Zivilgesellschaft unterhalten müssen. Natürlich geht es um eine Rücknahme des Staates, allerdings dann Institution, das bin ich jetzt skeptisch, richtig dann wiederum die Rückbindung an die eigene Erfahrung, das finde ich auch gerade bei dem Eingangsstatement Lernprozesse und Theoriediskussion gerade also für den Zusammenhang hier total wichtig, den Erfahrungsraum mit Lernprozessen. Das ist meines Erachtens ein ganz zentraler Punkt, dass Lernprozesse gemacht werden, die aber natürlich dann verdichtet werden müssen, sowohl im Selbstverständnis der Organisierenden sich, aber dann natürlich muss das mit irgendwelchen hegemoniepolitischen Überlegungen in die Gesellschaft getragen werden. Das bringt ja nicht sozusagen Subkulturen zu bilden. Ja, das ist, da könnte man erst recht argumentieren. Hier ist der Kapitalismus so pfiffig, das als Kritik zuzulassen und zu inkorporieren. Da könnte man mit Marcuse sagen, ist repressive Toleranz, okay, macht eure Subkultur, wir ziehen weiter die Karawane. Also insofern, das wären Probleme, die man vertiefen müsste. Gleich noch beide Fragen. Gut, ich fange mal mit der zweiten Nachfrage an und du müsstest da mal oder mir irgendwie ein Signal geben, ob ich vielleicht deine Frage damit mitbeantwortet habe, weil es da jetzt auch in der Nachfrage ja um Realsozialismusgeschichte ging. Wie soll ich sagen? Ja, ich kann nicht anders, ich muss einfach als Eingangsstatement schon sagen, ich finde das völlig falsch. Ich glaube nicht, dass es im Realsozialismus Herrschaft gegeben hat, weil die nun gerade Ware und Geld abgeschafft haben. Sondern man müsste sich da schon angucken, die Bedingungen, unter denen diese Gesellschaft existiert haben, der Zweck, um den es da ging. Und naja, das ist, also ich weiß nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, mir scheint das ein etwas, wie soll ich sagen, juristischer im abwertenden Sinne gemeint, Begriff von Herrschaft zu sein, zu sagen, naja, Ware und Geld ist sozusagen etwas, was völlig herrschaftsfrei daherkomme. Wenn man tatsächlich eine Planökonomie, also oder eine Ökonomie haben will, man muss ja sagen, das unterscheidet sich, also deshalb habe ich ja argumentiert, herkommt von der Kapitalismuskritik. Also ich setze jetzt mal voraus, dass man das nicht will, sonst ist man natürlich in einer komplett anderen Diskussion. Es gibt ja Leute, die sagen, doch Kapitalismus schaffen wir zum Beispiel dadurch ab, dass wir Eigentumsrechte beschränken oder so ein Kram. Also so in der Linkspartei ist das verortet zum Beispiel. Wirtschaftsdemokratie ist ja auch so ein Stichwort, wo ich dann bisher noch kein überzeugendes Konzept gehört habe, wie denn die Zwänge dieser Ökonomie sich dann tatsächlich in diesen angeblich demokratischen Entscheidungen nicht mehr wiederfinden sollen. Also ich weiß nicht, also die Erfahrung, die ich in der Ökonomie als Verlagsmitarbeiter gemacht habe, war so, dass immer da, wo da mitbestimmt wurde, es darum ging, mit den Zwängen der Konkurrenz irgendwie klarzukommen und dass sich da auch Geschäftsleitungen prima auf die Seite schlagen konnten, zu sagen, Mensch, wir fragen doch unsere Mitarbeiter einfach, denn dann sind die hinterher auch noch selber schuld. Wenn man also sagt, nee, man muss wohl Kapitalismus anscheinend grundlegender abschaffen, ich sag's mal so ein bisschen aporetisch, dann kann es meiner Ansicht nach auch nicht nur um Eigentumstitel gehen, sondern ich bin tatsächlich der Überzeugung, ja, wenn man auch die Aktien des kompletten Kapitals an die Beschäftigten verschenken würde und meinetwegen auch noch an die Nichtarbeitenden, würde sich, wenn das alles ist, meiner Einschätzung nach zu wenig ändern. Sondern man muss schon den Koordinationsprozess der Ökonomie selbst ändern, sonst wird das nicht hinhauen. Und ja, du hast gesagt, die haben im Realsozialismus Ware und Geld abgeschafft. Ich glaube, die haben schon ziemliche Anstrengungen unternommen, Ware und Geld, und das haben sie auch behauptet, Ware und Geld aufrechtzuerhalten. Es hat nicht geklappt, weswegen ich auch sagen würde, die hatten real keine Ware und die hatten real kein Geld. Stimmt schon. Das lag aber gerade daran, dass sie eben bestimmte Koordinationsmechanismen aus dem Kapitalismus nicht haben wollten. Man kann ja in diesem Nicht-Haben-Wollen sogar noch irgendwo rudimentär eine vernünftige Wurzel erkennen. Also da gibt es ja gute Gründe, das nicht haben zu wollen. Also, wenn man Ware, die also irgendwas mit der marxischen Bestimmung zu tun hat, Geld, was mit der marxischen Bestimmung zu tun hat, haben will, bekommt man das nicht tatsächlich ohne Markt, das heißt auch nicht ohne Konkurrenz, wo dann immer sofort die Frage ist, gibt es da auch Konkurrenzverlierer, kann dann noch die Bedürfnisbefriedigung Zweck der Produktion sein? Ich halte das für, höflich gesagt, nicht überzeugend. Dann vielleicht noch eine kurze Richtigstellung. Und da würde ich tatsächlich sagen, nee, das finde ich schon richtig, was du gesagt hast. Kooperation halte ich auch für die entscheidende Alternative. Und ich wollte nicht sagen, Kooperation bedeutet immer Hierarchie, sondern eher umgekehrt. Ich kenne das aus linksradikalen Kreisen so, dass so die Hoffnung da ist, Kooperation ist immer die automatische Abschaffung von Hierarchie. Und dagegen wollte ich argumentieren. Also sonst würde daraus ja wirklich ein Fatalismus oder eine Resignation erwachsen. Nee, so meine ich das nicht. Aber zu glauben, man könne Staat und Kapital abschaffen und hätte damit das Hierarchie- und Machtproblem sozusagen gleich mit erledigt, das halte ich eben für falsch. Und ja, vielleicht also jetzt doch nochmal zu der Stalinismuskritik. Ist ja, glaube ich, schon deutlich geworden, in welche Richtung ich da zumindest fragen würde, was den Stalinismus angeht. Man könnte, da müsste man jetzt sozusagen Realsozialismusgeschichte nachholen, glaube ich, auch zeigen, wie man von so einer Situation 1905 beispielsweise dann zu Stalin gekommen ist. Es gibt da immer noch Punkte, wo ich auch sagen würde, das ist nur begrenzt erklärbar. Aber da hat man, glaube ich, erstens eine sehr problematische Analyse von Kapitalismus bei den Bolschewiki und vorher auch schon in der sozialdemokratischen Tradition, also auch der russischen Sozialdemokratie bis hin zu Engels, könnte man es zurückverfolgen, hat vielleicht auch darauf aufbauend eine, wie ich finde, problematische Einschätzung von Staat, also von daher sozusagen, also wenn man es jetzt so ganz platt sagen will, theoretische Fehler, dann aber auch Bedingungen natürlich, also was ist das für ein Land, Russland gewesen, das da Revolution gemacht hat, in welchem Verhältnis stand dieses Land zu entwickelten kapitalistischen Ländern, Bedingungen, die auch noch dazu beigetragen haben, dass gerade diese emanzipativen Elemente, die es da in dieser Arbeiterbewegungstradition durchaus noch gegeben hat, sich gerade nicht realisiert haben. Ich glaube, dass wenn man eine vernünftige Revolution machen will, man eben, wie soll ich sagen, diese beiden Bedingungen auf jeden Fall ausschließen muss. Das heißt, einen kritischen Bezug auf diese Theorietradition anstellen und, Weltrevolution machen. Das heißt, nicht darauf vertrauen, dass in einem Peripherieland in diesem Sinne eine vernünftige Kooperation dauerhaft aufrechtzuerhalten ist, weil ich tatsächlich nicht darauf vertrauen würde, dass eine Planökonomie freier Assoziierter, wenn sie gezwungen ist in eine Konkurrenz, letztlich eine militärische Konkurrenz mit dem kapitalistischen Ausland, dass sie da sehr gute Chancen hat. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ganz kurz, auch was zu diesem meiner Meinung nach tatsächlich ziemlich zentral oder zentral gewordenen Punkt Stalinismus und Organisierung sagen. Ich glaube, es ist interessant auf den Ursprung zurückzugehen, warum wir so sensibel geworden sind bei Fragen schon unserer eigenen Organisierung, obwohl oder vielleicht gerade, weil sie doch eigentlich recht klein und bescheiden ist. Es hat ja offensichtlich sowas wie eine große traumatische Erfahrung in diesem Bereich gegeben. Also man hat gesehen, dass die Art und Weise, wie man sich vor der Revolution organisiert, offensichtlich entscheidende oder nicht nur Auswirkungen auf das danach gehabt hat, sondern im Grunde genommen schon vorweggenommen hat, was danach passieren wird. Also ich meine, den bisherigen großen Versuch, die Macht durch eine Revolution zu erlangen, ist durch eine Partei bekanntlich unternommen worden. Und diese Partei hat bereits, so vielleicht die historische Erfahrung, diese Partei hat bereits im Kleinen den zukünftigen Staat vorweggenommen. Zumindest gibt es diese traumatische Erfahrung, dass es eigentlich immer emphatisch begrüßt wurde, dass die Arbeiterklasse oder wer auch immer sich in irgendeiner Weise organisiert und die Machtfrage stellt und dann auf einmal innerhalb kürzester Zeit aus diesen Formen parteilicher oder wie auch immer Organisierung das Monster Staatssozialismus bzw. Staatspartei und Stalinismus geworden ist. Und ich glaube, seitdem gibt es diese Notwendigkeit, dass wir uns schon in unseren Organisierungen im Kleinen immer vergewissern müssen, ist das nicht womöglich schon, oder was hat das mit dieser historischen Erfahrung zu tun, dass die Organisierung im Kleinen womöglich schon vorwegnehmen muss, zumindest ein gewisses Problembewusstsein mitbringen muss, dass nach der Revolution das dann womöglich dasjenige schon sein wird, was irgendwie Kommunismus bedeuten soll. Und ich glaube, die grundsätzliche Problematik dahinter, das habe ich auch so ein bisschen versucht in meinem Vortrag herauszuarbeiten, ist, warum braucht man überhaupt eine Form der Repräsentation? Warum ist die Arbeit, warum sind die Produktivkräfte nicht in der Lage, unmittelbar, spontan sich zu vergesellschaften? Also warum braucht man entweder diese spezifisch kapitalistischen Formen, die eben angesprochen sind, Markt, Staat, Ware, Geld, oder warum braucht man, wenn man eine Alternative dazu sucht, dann immer diese blöden Formen, Partei, irgendwelche Formen von Pläna, Selbstverwaltung, Selbstorganisierung, Bürokratie, die auch irgendwie keine echte, zumindest bislang, Alternative und zumindest keine befriedigende Alternative gebracht haben. Zumindest nichts, was wir uns wahrscheinlich als Kommunismus verkaufen lassen wollen würden. Ich bin dran, oder? Ach, da. Ja. Ja. Ja, vielleicht hat sich meine Frage gerade ein bisschen verändert durch deinen letzten Redebeitrag, Frank. Eigentlich wollte ich fragen, was willst du uns eigentlich sagen mit diesen zwei Polen, die es immer gibt? So, es gibt entweder Staatsfixierung oder Individuumsfixierung, das geht immer hin und her. Ist das eine ontologische Notwendigkeit oder ist das irgendwie ein notwendiger Widerspruch, in dem wir uns bewegen müssen? Was soll das heißen? Oder ist es einfach nur eine Feststellung, dann kann man sagen, aha, interessant. Will das auf irgendwas hinaus? Wenn das auf irgendwas hinaus will, finde ich es erstaunlich, dass ihr auf euch auf dem Podium nicht streitet, weil ja Rüdiger gerade versucht hat, eine Position zu beziehen und sich auf diesem Strahl gar nicht sozusagen in den Alternativen, sondern woanders einzuordnen. Und eigentlich wäre doch die Frage dann, stimmt das oder nicht? Oder ist das nur eine von vielen Positionen in notwendigen sich bewegen in den Polen? Sozusagen müsste man nicht dagegen dann argumentieren oder dafür argumentieren, wie ja Rüdiger das versucht hat. Jetzt hast du am Ende nochmal das ein bisschen geändert und hast sowas gesagt, wie eigentlich ist die Frage, warum braucht man überhaupt Repräsentation? Ich weiß nicht, ob das dann genau der Weg aus diesem ewigen Zirkel der Pole raus ist oder so. Das müsstest du vielleicht nochmal stimmen. Na, tatsächlich ging es mir erstmal darum, überhaupt festzustellen, dass es immer diese zwei Pole, das ist natürlich auch wieder vereinfacht, habe ja gesagt, die treten natürlich niemals so direkt konfrontativ einander gegenüber und die einen sagen, ich bin der Pole und der andere sagt, ich bin der Pole, aber es lässt sich ja tatsächlich feststellen, dass es immer diese zwei einander widersprechenden Tendenzen gegeben hat, das wollte ich einfach nur mal festhalten. Und ich glaube tatsächlich, man muss fragen, warum sind überhaupt diese zwei Pole notwendig? Also warum bewegt sich Vergesellschaftung entweder immer in Richtung Partei, Staat, zentrale Organisierung oder freie Assoziation, Multitude, die Vielheit der Menge. Und ich glaube, so in den aktuellen Diskussionen hat es ja tatsächlich dazu geführt, dass man versucht hat, nicht einen dritten Weg, aber eine Infragestellung von beiden zu finden. Und ich glaube, das sind diese aktuellen Diskurse, die tatsächlich so etwas versuchen wie eine Kritik jeder Form von Repräsentation. Also die dann versuchen wie die Multitude, die ja auch irgendwie der Versuch sein soll, weder das eine noch das andere zu sein. Also weder irgendwie so ein organischer Staat mit seinen ganzen blöden Institutionen, noch eine totale Vereinzelung lauter völlig unabhängiger Individuen, sondern das irgendwie sozusagen versucht in eins zu schließen und sagt, im Grunde genommen ist die Produktivkraft, die Negri in Kommunikation, Sprache und Wissen so und sowas verortet, überhaupt nicht repräsentierbar. Alle bisherigen Versuche, das ist praktisch die durchgängige Linie in Empire, alle bisherigen Versuche, das zu repräsentieren, sind eben das, was das Empire ausmacht. Ne? Alle Versuche in der Philosophie es zu repräsentieren, sind irgendwelche Versuche, die eine Systematik à la Hegel vornehmen. Alle Versuche, es juristisch zu repräsentieren, haben in die bürgerliche Rechtssubjektivität geführt. Alle Versuche, die Produktivkraft ökonomisch zu repräsentieren, haben zur Lohnarbeit, zum Geldsystem und sowas geführt. Und er sagt, im Grunde genommen ist diese Produktivkraft, ist die Multitude etwas, was sich gar nicht angemessen repräsentieren lässt. Und der Kommunismus würde sozusagen genau diese Erkenntnis sein oder zumindest voraussetzen. Also, dass die Vielheit der Menge erkennt, dass alle Formen bisher ihrer Repräsentation im Grunde genommen Versuche sind, ihre Produktivkraft irgendwie aneigenbar zu machen, juristisch verhandelbar zu machen, bewertbar zu machen. Und das ist auch das, was dieser ganze Komplex Biopolitik eigentlich meint. Ne? Diese ganzen Techniken der Disziplinierung, der Blockierung, der Territorialisierung, der Kontrolle, also alles das, was in diesen neueren Diskussionen, die an Foucault und sowas anschließen, versuchen zu thematisieren. Und ich glaube, da wäre am ehesten, ohne dass das jetzt mein meine Antwort wäre, aber da wäre am ehesten so ein gewisses Problembewusstsein, dass die bisherigen Versuche einer kommunistischen Revolution sich immer zwischen diesen beiden Polen bewegt haben und dass man irgendwie versuchen müsste, aus diesem Dilemma herauszukommen. Ja, als Antwort. Gibt es weitere Fragen? Ich habe eine Nachfrage zu dieser Theorie des Ereignisses, und zwar, was das denn überhaupt für eine Praxis oder für eine Strategie irgendwie bedeuten könnte. Weil so eine Aussage wie, der Kommunismus wird das Unbegründete sein, erscheint mir dann relativ ansatzlos, wenn man danach guckt, was das irgendwie für das eigene Handeln bedeutet und wie man dann diese Revolution, die dann irgendwie aufkommt, erreichen könnte. Also ist das eigentlich dann halt nur so eine Behauptung, die Revolution kann plötzlich einfach kommen und wir verstehen das vorher nicht und werden es danach auch nicht verstehen, oder bedeutet das etwas, was einem auch noch einen Hinweis darauf gibt, wie irgendwie die Strategie, wie vorher Organisierung irgendwie auszusehen hat? Also hier die Frage nach dem Ereignis, wir sammeln aber noch ein paar Fragen. Da sehe ich Hände. Hier vorn. Ja, noch mal eine Frage zu dieser Stalinismus-Problematik, vielleicht ein bisschen konkreter. Weil es ist natürlich klar, und das ist ja auch schon angesprochen worden, Staat und Recht sind irgendwie Probleme. Und natürlich hat das Recht auch was mit der Warenform und der ganzen Konkurrenz zu tun. Aber ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, wie kann man irgendwie so Form von Stalinismus zumindest so ein bisschen ausschließen, dann kommt man da nicht ganz drum rum, über nochmal so eine Idee zumindest von Verrechtlichung zu sprechen. Und dann müsste man, glaube ich, schon nochmal überlegen, inwiefern es quasi Form von Recht oder rechtlicher Rationalität gibt, die sich vielleicht auch abtrennen lassen von sowas wie staatlicher Souveränität. Also weil sich das sowohl historischer erklären lässt, wie es auch, und du hast es ja vorhin auch angesprochen, subjektiv irgendwie nachvollziehbar ist zu sagen, also so absolute Demokratie wäre ja schön, aber wo bleibt dann im Zweifelsfall bei Interessenkonflikten das Individuum? Wem ist da eigentlich zu vertrauen und ist da nicht eine gewisse Form von Verrechtlichung zumindest ein Ansatz für einen Schutz auch von Individuen in so einem revolutionären Prozess? Und ich glaube, deswegen muss man vielleicht schon auch nochmal über das Recht nachdenken, ohne jetzt zu sagen, das wäre irgendwie unproblematisch oder so. Weil so viele Fragen sind, würde ich noch vielleicht zwei sammeln und dann... Noch eine Frage? Schon wieder. Okay, jetzt funktioniert. Ich wurde gestern kritisiert, dass ich das an der falschen Stelle angebracht hätte. Ich muss es mal kurz rechtfertigen damit, dass wir eine lange Anreise haben und wahrscheinlich jetzt nicht bis zur letzten Diskussionsrunde da sein können. Ich werde mich kurz fassen und hoffe, dass mir das vom Podium nicht wieder abgeschnitten wird, das Wort. Okay, Vorrede Ende. Eine linksradikale Selbstorganisation, in welcher Form auch immer, kann für mich nicht heißen, sich nicht mit Antisemitismus auseinanderzusetzen. Und auf diesem Kongress und in der Broschüre, die vorher rausgegeben wurde, fast kein einziges Wort zu aktuellem Antisemitismus. Also mir geht es um die Islamische Republik Iran, um das Atomprogramm, ich mache das nochmal deutlich. Kurz nochmal ein paar Fakten. Seit Jahrzehnten wird von höchsten staatlichen Stellen irgendwie diese Forderung der Vertreibung der Juden. Lass mich bitte mal diesmal ausreden, ja? Danke. So viel Zeit muss mal kurz sein. Also seit Jahrzehnten wird von den höchsten staatlichen Stellen irgendwie die Forderung der Vertreibung der Juden immer wieder deutlich. Es gibt einfach viel mehr Atomanreicherungsanlagen, als für eine zivile Nutzung nötig wäre. Ich würde auch, also, können wir das? Eine Reform aus dem Inneren ist gescheitert. Und ein aktuelles Beispiel, WikiLeaks, 20 Langstreckenraketen fast aus Nordkorea mit Reichweite Berlin-Teheran. Es tut mir wahnsinnig leid. Unsere Zeit ist hier tierisch begrenzt. Sorry, ja. Ich habe irgendwie 8 Hände noch gesehen und soll eigentlich in der nächsten Minute Schluss machen hier auf dem Podium. Deswegen würde ich gern wenigstens sogar die zwei Fragen, die noch gestellt wurden, hier noch beantworten. Und dann sollen wir nämlich in 2 Minuten hier raus sein und fertig sein mit dem Podium. Können wir das irgendwie einfach nach dem Podium machen? Also mit einer Achse irgendwie... Mit kommunistischen Diktaturen und islamistischen, ja? Wenn da irgendwie die Linke, das ist eine Zeitbombe, wenn die Linke einfach die Verantwortung an staatlichen Behörden abschiebt, dann ist es Appeasement. Keine Ahnung. Hast du mich gerade gehört? Soll ich gleich Ja. Ja, vielleicht zu die erste Frage ging, glaube ich, direkt an Frank, da verweise ich auf ihn. Zu den beiden anderen Nachfragen, vielleicht zu der Antisemitismus-Geschichte zuletzt. Also ich denke mal, dass man hier viele Leute finden wird, die Antisemitismus für ein wichtiges Thema halten. Was ich bei deiner Position so arm finde, ist, dass du dir trotz der Pause, die du über Nacht hattest, nicht die Mühe machst, das, was du sagen willst, an das anzuknüpfen, was hier vorgetragen worden ist. Man kann da ja einiges sagen. Also es gab ja auch im Realsozialismus Antisemitismus. Man könnte zum Beispiel eine Verbindung herstellen und fragen, inwiefern gibt es denn sozusagen eine Konsequenz, also einer bestimmten Art planwirtschaftliche Vergesellschaftung und antisemitischen Konsequenzen. Man könnte sagen, also das sind alles Sachen, die kann man tatsächlich stellen, die sind sozusagen ein bisschen niveauvoller und die bringt man nicht von zu Hause mit, sondern fragt man sich, ist denn in dem, was die Leute da vorne politisch vertreten, auch nochmal die Gefahr von Antisemitismus angelegt? So, das ist dann eine Diskussion. Aber sozusagen einfach nur, und ich halt glaube das nicht, aber da könnte man drüber diskutieren, aber einfach nur etwas, was man genauso gut auch auf jedem anderen Kongress in der gleichen Form verlesen könnte, sozusagen mitzubringen und sich dann zu wundern, dass keiner darauf eingeht, ist mir völlig unverständlich, ehrlich gesagt. Und das nicht, weil ich das für eine unwichtige Frage halte. Zu der Verrechtlichung, ich glaube das auch, also ich geb dir recht, sozusagen. Es ist tatsächlich so, dass, nun ist der Genosse von der MG nicht mehr dran gekommen, aber wenn Leute sagen, Recht ist doch nur und dann sozusagen so weitermachen, ist das einerseits natürlich falsch, andererseits haben die ja durchaus Argumente auf ihrer Seite und du hast ja selbst gesagt, dass Recht eine problematische Geschichte ist. Deshalb wollte ich sozusagen den Begriff vermeiden, um deutlich zu machen, ja, ich glaube schon, dass man irgendwie Regelungen braucht, die nicht einfach nur im individuellen Willen liegen. Also ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich mal geführt habe, ja, wie steht es denn damit im Kommunismus? Und jemand gesagt hat, ach wieso, also irgendwer hatte dann, was ich natürlich auch überproblematisch finde, von Vergewaltigung geredet und wird es denn sowas im Kommunismus nicht mehr geben und ein anderer meldete sich und sagt dann, wo ist denn da das Problem? Dann geht man mit ein paar Leuten hin und haut denen eins aufs Maul. Wo ich sagen würde, okay, wenn das sozusagen die Alternative zu bürgerlicher Verrechtlichung ist, da weiß ich nicht, ob ich mich dafür auf die Barrikade stelle und sozusagen riskiere, erschossen zu werden. Also von daher würde ich sagen, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein und da würde ich dir recht geben, aber das ist eine Diskussion, die tatsächlich in Anfängen steckt, glaube ich, wenn man diesen bürgerlichen Diskurs durchbrechen will. Frank würde wahrscheinlich noch auf das Ereignis eingehen wollen als letzte Frage und dann müssten wir hier wirklich Schluss machen, weil das nächste Podium bis um 3 auch fertig sein muss. Okay, ja, ich versuche es ganz kurz zu machen. Im Grunde genommen hast du es ja in der Frage schon so ein bisschen die Antwort gegeben. Bei Badiou kommt es tatsächlich unvermittelt und ansatzlos. Also dieses Ereignis, ne, er bezieht das Ereignis nicht nur auf eine kommunistische Revolution. Also es gibt vier Regionalontologien, vier Bereiche, in denen sich etwas ereignen kann. Das ist die Wissenschaft, die Liebe, die Kunst und die Politik. In der Politik, das wäre für uns sozusagen interessant, wäre das Ereignis tatsächlich sowas wie eine kommunistische Revolution. Das nennt er halt nicht mehr so, aber im Grunde ist es da. Und tatsächlich lassen sich wieder auch so zwei Pole finden, ich habe es ja kurz angedeutet. Bei Badiou kommt dieses Ereignis ansatzlos daher. Seine Gegner, wie zum Beispiel Negri, sagen, nein, eine kommunistische Revolution wird weiterhin nicht darum rumkommen, sich die konkreten Prozesse anzugucken, die kapitalistischen Widersprüche, die Bewegungen und so, die darauf reagieren. Das sind so die zwei Sachen, die sich einander gegenüberstehen. Badiou würde aber sagen, Ereignis und dass das sozusagen schlagartig und unvermittelt und ansatzlos eintritt, heißt nicht, dass man die Hände in den Schoß legen muss und nichts dafür tun kann. Er gibt zwar jetzt keine konkreten Anweisungen sozusagen, wie man sich revolutionär organisieren soll, er sagt aber, dass überhaupt der sozusagen Glaube an die Notwendigkeit einer eines subjektiven Faktors, könnte man fast wieder sagen, also einer subjektiven Entscheidung schon die sozusagen notwendige Voraussetzung für ein solches Ereignis sein muss. Denn es kann aus den bestehenden Verhältnissen nicht irgendwie abgeleitet werden. Also er hat vielleicht am radikalsten Konsequenzen aus der Verlegenheit gezogen, wie man überhaupt aus der bestehenden kapitalistischen Gesellschaft zu einer kommunistischen kommen kann. Und er sagt, diese ganzen Versuche, das irgendwie aus dem bestehenden empirisch, analytisch, durch Beobachtung, Erfahrung abzuleiten, werden immer nur feststellen, dass es nicht ausreichend ist. Es wird immer eine Lücke bleiben und die Lücke ist genau das, was sozusagen diese Subjektivität dazu tun muss, und deswegen ist sozusagen das Ereignis ein radikal subjektiver Akt, weil es niemals aus den bestehenden Verhältnissen, so wichtig es auch ist, die zu analysieren, zu einem Kommunismus wird kommen können. Es wird immer eine Kluft, eine Differenz bleiben, und er sagt, die Differenz ist genau das, was wir sozusagen dazu tun müssen und was wir sozusagen schließen müssen. Deswegen ist das Ereignis nicht etwas, was von alleine kommt, sondern es ist sozusagen diese subjektive Zutat. Wie genau die aussieht und so, sagt er auch nicht. Gut, Schluss. Okay, eine Lücke gibt es jetzt nicht, sondern nur so ein Fliegenwechsel zum nächsten Podium. Viele Fragen, die vielleicht jetzt schon angerissen wurden oder hier noch nicht beantwortet werden könnten, nehmen wir einfach eventuell, wenn es passt, mit aufs nächste Podium. Das findet gleich im Anschluss hier statt. Kurze Raucherpause und dann geht es weiter mit, was heißt eigentlich radikale Kritik organisieren? Ich denke, das ist ziemlich anschlussfähig. Zwei Sachen, die ich noch verkünden soll. Nehmt alle diesen Müll mit raus, den ihr irgendwie unter euren Füßen findet. Und draußen gibt es wohl irgendwie eine Mitfahrbörse oder zumindest gibt es mehrere Leute, die danach gefragt haben. Also wer irgendwie noch versuchsweise ein Auto sucht irgendwo hin, alle treffen sich jetzt an dem Infopoint draußen. Bis gleich. Vielen Dank an die Referenten. Und dann so kommt das 2010.